Nächste Station, Endstation Podcast. Übergang zu Kindheitserinnerungen, lustigen Lach- und Sachgeschichten sowie jeder Menge Schwachsinn. Endhaltestelle. Bitte alle einsteigen. Hallo und herzlich willkommen bei Endstation Podcast, wo wir in Erinnerung schwelgen, aber auch die Gegenwart knallhart und vollkommen subjektiv analysieren. Mein Name ist Sven Gruno, bei mir sind Andreas Wolter. Hi. Und Christopher Kohn. It's me, Mario. Guten Tag, liebe Freunde, wie geht es uns denn heute? Da hat ja schon einer eine Menge Spaß, wie ich gerade höre. Ich fand die Anmoderation von Andreas eigentlich sehr herzlich. Er hat mir direkt den Wind aus den Segeln genommen. Aber er hat damit schon mehr Wörter gesagt als im ersten Podcast. Ja. Also wir haben übrigens Andi dazu angehalten, ab und zu mal ins Mikrofon zu lachen, weil Andi hat mir erzählt, er lacht eigentlich permanent, wenn wir Witze machen, aber er lacht nicht ins Mikrofon. Das heißt, Andi wird heute zwischendurch immer mal ein paar lustige Lacher einstreuen, oder Andi? Ja, sehr gut, sehr schön geübt, hast du toll gemacht. Ja, sonst werfen wir einfach das Wort Blasen in den Raum oder Bubble Bobble und dann läuft der Hase auch wieder von allein. Genau. Du bist ein Assi, ey. Nee, ich musste einfach mal, was du nicht aus dem Gespräch erwähnt hast, ist, dass ich gesagt habe, nicht, dass ich viel lache, sondern dass ich einfach gar nicht lache. Ja, aber ich... Ja, aber nur, wenn wir was sagen. Ja. Das stimmt. Das kann ich ja nachvollziehen. Gibt's eigentlich schon mittlerweile so ein Duden-Wörterbuch von dir? Brain AFK minus kaltes Herz, so Andi Deutsch, Deutsch Andi? Das ist eine gute Idee. Könnte ich unter Hashtag Langscheid könnte ich da mal eine Koop machen und dann geht's ab. Ja. Mensch, die drei Seiten. Das ist bestimmt ewig zu schreiben. Ihr seid albern Mädels, reißt euch zusammen jetzt hier. Ja. Was habt ihr denn Spannendes erlebt in den letzten Wochen, die wir jetzt nicht aufgenommen haben? Ich kann mich erinnern, dass wir vor 3 Tagen aufgenommen haben und über das Wetter geschimpft haben. 3 Tage später haben wir 34 Grad und alle schimpfen über das Wetter. Ja, das Tolle ist ja auch, perfektes Wetter. Und was machen wir? Wir nehmen auf. Das hatten wir aber schon mal, ne? Dass wir aufgenommen haben, als es heiß war. Ja, das war, glaube ich, der Jurassic Park Podcast, oder? Ja, da hat es ja auch gepasst. Ja. Wie im Dschungel. Oder war es Stefan Raab, war es, kann sein? Man weiß wir es nicht. Wir haben schon so viel gemacht, ja, ey, so wir wissen es einfach nicht mehr. Aha, keine Ahnung. Das stimmt. Aber ich habe gehört, dass Andi ein Riesen-Highlight diese Woche hatte. Und zwar lief es am Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL. Oh ja. Ja, ich habe gestern, also vor am Mittwoch, dann 2 Tage später, Dings gesehen. Bachelorette. Es hat nämlich die neue Staffel angefangen. Und da ich auch immer den Bachelor gucke oder mitgucke mit jemandem, der das sehr gerne guckt, war es so, dass ich auch die Bachelorette jetzt geschaut habe. Und ich muss sagen, gar nicht mal so gut. Wer hätte das gedacht? Bildungsfernsehen und dann wird man doch enttäuscht. Das ist echt traurig. Wie heißt denn die diesjährige Bachelorette? Ah, da gab es einen krassen Eklat, ne? Sie hat sich ja... Weil es sind ja 20 Männer, der hat sie sich vorgestellt und hat gesagt, hallo, ich bin Alisa. Und 20 Männer später haben die Männer, die im Haus waren, dann gerätselt, heißt sie Alisa oder heißt sie Alicia? Und als sie dann kam in die Gruppe und alle es nicht mehr wussten so richtig, weil es waren ja so viele Frauen, die sie kennengelernt haben und man hört ja auch zu, wenn sie sich vorstellt, war es so, dass sie dann gesagt hat, ich heiße Alisa. Da gab es immer noch welche, die ihren Namen falsch ausgesprochen haben, aber ach, es war traurig, muss ich sagen. Es war wieder. Einigen wir uns auf Sandra. In 3 Monaten hat sie eh jeder vergessen. Naja, ich hab nur mitgekriegt, dass irgendwelche Halbbeweigten gesagt haben, sie ist eigentlich zu pummelig, um Bachelorette zu sein. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und denke, alle, die das gesagt haben, sind doch ein bisschen bescheuert. Also A, wie kann man sich, ich finde immer schwierig, sich anzumaßen, zu sagen, die ist so fett, der ist so fett, der ist so scheiße, so, guck dir mal die Haare an. Mag ich immer nicht. Und dann ist es doch, also ich finde, es ist eine sehr attraktive Frau, oder? Ja, heirate sie doch, wenn du sie so geil findest. Ja, kann ich nicht. Ich bin mit Paul Janke verheiratet. Ah, Paul Janke ist da übrigens der hässlichere Zwillingsbruder von ihm, ist da auch als Kandidat dabei, ja, ne? Der, hab ich der gesehen, klar machen will. Ja. Er sieht wirklich 1:1 so aus, ne? Hab ich wirklich gesehen, ja. Aber das ist doch ärgerlich hier. Das ist genau wie danach, habe ich Adam und Eva geguckt, habe damals auch die erste Staffel gesehen. Und das ist doch mittlerweile so offensichtlich gescriptete Scheiße. Also bei der Bachelorette unterhält sich die Bachelorette mit irgendeinem Typen da und dann kommt so ein anderer halbbeweigter Typ an und geht dazwischen und macht dann provokativ Stress und wo man denkt, ach komm, ist gescriptet und ist scheiße und kein Mann, der eine Frau irgendwie wirklich toll finden würde, würde sich da wie so ein Affe aufspielen. Also außer Sven und Andi, aber sonst, die sind ja nicht im Fernsehen. Wir spielen uns aber auch ohne Frauen immer die Affen auf. Das stimmt. Das ärgert mich so, weil wenn es mir zu offensichtlich gescriptet ist, dann finde ich es einfach so bescheuert. Ich muss wenigstens noch ein Fünkchen Hoffnung haben, dass es wirklich echt ist. Ja, ja, also ich habe Bachelorette noch nie geguckt und ich glaube auch nicht, dass ich mir das angucken werde. Daher kriegen die denn, die Männer denn auch Rosen von der Frau oder kriegen die was anderes? Kriegen Schnaps am Ende. Nee, kriegen Rosen, Sven. Die kriegen auch Rosen. Mhm. Ja, sehr schön. Das ist ja toll. Aber was mich gewundert hat bei der Bachelorette generell ist, dass es irgendwie keine blonde Frau war. Also ich hätte ja immer gedacht, dass sie auf jeden Fall die Bachelorette irgendwie blond ist, aber dass sie jetzt so eine etwas rassigere Pummelige genommen haben. Pummelige. Ich finde übrigens nicht, dass sie pummelig ist. Ach, kein oder so, bisschen, ne? Kein bisschen. Du findest, dass sie fett ist. Die ist halt untergroß, aber... Quatsch. Was ist sie? Untergroß. Also nee, die ist, also ich finde, also ist Schwachsinn. Also das finde ich bescheuert. Die ist 1,60. Ja, aber das ist doch okay. Ich bin auch nur 1,42 und passt super gut. Ja, es kommt halt immer auf die Perspektive an. Ich finde sie halt ein bisschen klein. So, wenn da ein Typ gegenüber ihr steht, der 1,90 ist, so wie ich, groß, muskulös, breite Schultern, dann ja, sieht das halt komisch aus. 100 Kilo Hantelbank. Ja, Vater, Mutter, Blutsverwandt. Das ist, nee, aber so, ich finde sie, ist natürlich eine hübsche Frau, geht auf jeden Fall klar. Aber ja, also... Weißt du, ich will damit nicht sagen, dass ich jetzt mich gerne beim Bachelor bewerben möchte und hier die Sandra kennenlernen will. Kein bisschen. Aber vielleicht bist du ja der nächste Bachelor. Vielleicht. Ich darf ja darüber noch nicht sprechen. Ach so, Entschuldigung, war das vertraulich? Ich dachte, wir machen jetzt große... Nee, es startet ja erst im Februar. Aber trotzdem können sich die Damen jetzt schon bei RTL bewerben, die gerne den Chris kennenlernen würden, falls er eventuell da mitmacht. Also einfach Bewerbung an rtl.de schicken. info@rtl.de. Wir wollen Chris kennenlernen beim Bachelor. Ganz einfach. Ja, sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt, was. Und wenn es der Bachelor nicht wird, dann wird es halt Schwiegertochter gesucht, ne? Ja, oder Bauer sucht Frau als Kuh spiele ich dann damit. Naja, also aber hast Seehausen? Du ja, eben. Nein, also hast du weißt du, Adam und Eva geguckt jetzt? Ja, hab ich geguckt und die erste Folge oder was? Genau, gab glaube ich. Ich habe nur gelesen, dass er die direkt geballert hat, die eine, die die natürlich die mit den Silikontitten. Ja, du, da waren alle mit Silikontitten. Nee, alle nicht, aber also aus meiner Sicht waren da zwei mit Silikonbrüsten. Einer hat aber gesagt, nee, habe ich nicht, aber ja. Die andere hat aber offensichtliche Silikonbusse. Du, die erste Staffel war denen, glaube ich, irgendwie zu langweilig. Da ist denn nicht wirklich so passiert. Da haben sich wirklich zwei Menschen irgendwie kennengelernt. Und jetzt hast du halt so gemerkt, so direkt in der ersten Folge, wow, wir casten mal stereotypische Leute, wo du weißt, da geht eigentlich relativ viel und ist halt auch so in eine Richtung gedrängt, so, wo man merkt, naja, ist auch nicht mehr echt. Glaube ich auch nicht mehr, was da so passiert. Und das ärgert mich denn. Und ich wollte nochmal auf Sandra zurückkommen vom Bachelorette. Weißt du, ich habe das bloß irgendwie in den Medien mitgenommen, dass ich irgendwelche Y- und Z-Promis darüber halt echauffiert haben, dass man, wie kann man denn da eine nehmen, die A, nicht blond ist, die B, 1,60 ist und C, dann auch noch pummelig ist. Und dann denke ich mir immer, Mensch, ey, das ist ein ganz normaler Mensch, der jetzt das erste Mal in den Medien ist und die ersten Schlagzeilen, die dieser Mensch hat, ist die neue Bachelorette zu dick? Sowas geht mir halt auf den Sack. Und da wollte ich einfach mal sagen, alle, die zuhören, keiner von euch ist zu dick, nur Andi ist zu dick. Yeah, ich nicht! Ins Gesicht, Andreas! Stehe ich drüber. Das war die Zeit für dein Fake-Lachen, Andi. Sehr gut. Ey, krass, ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass sie zu dick sein soll. Haben sich da wirklich Leute darüber aufgeregt, dass sie nicht blond ist? Ja, und weißt du wer? Kader Loth unter anderem. Kader Loth hat gesagt, sie ist zu dick. Ja. Kader Loth ist zu alt. Nee, das ist ja krass, ey. Das finde ich ja, das ist ja, weißt du, sonst sagen alle, naja. Aber hatte der Geschichte, eine Bachelor nicht gar keine Haare? Also sie waren doch auch nicht alle, die hatten auch nicht alle die gleiche Haarfarbe. Wo ist denn jetzt da das Problem? Das verstehe ich nicht. Was ist denn an, warum muss das denn blond sein? Ja, ich spiele das jetzt wahrscheinlich auch höher, sondern ich habe das nur gelesen, dass Kader Loth gesagt hat, diese Michaela Schäfer, die permanent nackt ist, gesagt hat, ja, ist eine ganz niedliche, aber ist halt langweilig und so. Und und da dachte ich halt so, aus menschlicher Sicht ist es A, schwierig über die Optik von Leuten zu urteilen, die man sowieso nicht kennt, wo man einfach gefragt wird, Mensch, kannst du mal kurz dazu irgendwie ein Statement abgeben? Und dann ist das Statement auch noch negativ und ich ärgere mich über sowas einfach immer. Ja, ist komisch. Diese Michaela Schäfer, die war ja damals, als ich bei Anna und die Liebe gearbeitet habe, da war die Komparsin bei uns. Ja, die hat bei Hand aufs Herz mitgespielt, eine Folge. Ah, aber siehst du, ja, und da war sie normale Komparsin. Also ganz normal. Seht ihr? Das ist es, der Weg, ne? Komparserie und dann geht's steil bergauf. Nächste Woche Hauptrolle. Auf der Venus. Siehst du, bei euch war sie Komparsin, bei uns war sie denn in einer Folge drin und hat, glaube ich, gesagt, you are so sexy. Ja, stimmt. Zu Hotte. Zu Hotte, genau. Und genau, danach Dschungel. Und jetzt weiß ich nicht, was sie macht. Das war eine ganz nette, ruhige Frau einfach, als sie da bei uns war. Kann ich nur so sagen. Am Set, ich habe sie zwar nur ganz kurz begrüßt, also wir haben kurz Hallo gesagt, mehr war das nicht. Aber so wie ich sie wahrgenommen habe, ich habe sie danach nochmal beim Kiss Cup, bei diesem Charity-Fußballturnier, da war sie ja auch da, habe mich auch nochmal ganz kurz mit ihr unterhalten. Also auf mich machte sie auch immer einen sehr freundlichen, sympathischen, netten Eindruck. Also ich kann da gar nichts Schlechtes zu sagen, außer halt, dass es nicht cool ist, Statements über Menschen abzugeben, die einfach nur negativ sind, damit man Schlagzeilen hat. Finde ich halt nicht cool. Na, vor allen Dingen auch, wo man das ja selber erlebt hat. Also ich glaube mal, bei ihr, da haben sich auch alle drüber aufgeregt. Wieder, ja, die läuft ja nur nackt rum, um ins Gespräch zu kommen und wie blöd. Und dann müsste man auch eigentlich wissen, dass diese ganze Hater-Zeug irgendwie doch verletzend ist. Naja, für sie klar. Wird das auch nicht toll gewesen sein. Ja, eben, die gleiche Schiene zu fahren, weiß ich nicht. Eben, die ist krass ausgebuht worden, egal wo sie hingegangen ist. Ich weiß noch genau, beim Kiss Cup hat sie die Runden irgendwie, also wie so im Prinzip Anlehnung an so Nummern-Girl beim Boxen, ist sie da mit so einer Nummer übers Spielfeld gelaufen und die Leute haben sie gnadenlos ausgebuht und ich war kurz davor, in die Mitte zu gehen und sie in den Arm zu nehmen, zu sagen, hey, ist nicht schlimm, ist alles wird so. Ach so, ich dachte, du wolltest hingehen und auch buhen. Einfach um zur Menge zu gehören, versteht ihr? Ja, immer schön mit der Masse mitlaufen. Und in so einem Moment tat sie mir dann total leid und dann denke ich mir auch immer, wie du schon sagst, wenn man es irgendwie selbst erlebt hat, dann macht man das doch nicht. Manche aber dann halt noch stärker vielleicht sogar. Ne? Ja, endlich, jetzt kann ich mal austeilen. Ja, traurig. Das ist also unnötig. Schlechter Stil auf jeden Fall, ja. Ja, Mann, absolut. Absolut. Krass. Ja, aber ich glaube, das waren so die Highlights der letzten drei Tage. Bachelorette, Adam sucht Eva und... Oh, ich habe Frauentausch gestern noch geguckt. Habe ich nicht gesehen. War ich noch arbeiten? Erzähl. War gut? Wie Frauentausch halt so ist. Es ist immer wieder eine interessante Art von Fernsehen. Halt, stopp, alles bleibt so. Das war ja noch ein gutes Highlight, das Halt, stopp, ne? Aber ja, das gestern war auch eine Wiederholung und auch eine interessante Folge. Was ich noch fragen wollte bei Adam sucht Eva, ich habe jetzt gelesen in einer seriösen Quelle, die eine Frau meinte, sein Penis ist auch relativ klein. Sieht ihr zu klein aus vom Weiten? Oder vom Nahen auf. Ja, das war die... War sie gekränkt und hat dann gesagt, sein Penis ist klein. Genau, das war, ich hab den Namen von ihr vergessen. Es war jedenfalls die Dunkelhäutige, die... Sandra? Nee, Sandra ist ja Bachelorette. Nennen wir sie einfach Kevin. Kevin ist, glaube ich, 28 oder so, sagte Kevin. Und ihr... Ex-Freund ist 82 und zwar dieser Lugner. Heißt der so? Lugner-Typ? Kennt den einer? Ja. Ja. Heißt der Lugner? Ja, ja. Der Ösi, gell? Ja, genau. Ja. Der mit der Mausi und so. Mausi, genau. Vielleicht, Bambi. Vielleicht heißt die sogar Mausi. Kann sein. Jedenfalls, die war das und die sagte, ja, der Penis ist zu klein. Aber die andere, der erste Satz von der anderen, die keine Silikonbrüste hatte, war der erste Satz: Ich musste sofort auf sein Ding gucken. Und naja, der wird ja wahrscheinlich noch größer, ne? Ja, dann dachte ich auch, oha, schön läuft. Die hat er übrigens nicht genommen. Er hat dann die mit den Silikonbrüsten genommen, die er am ersten Abend weggeknallt hat. Ja, in diesem Sinne, bevor wir uns jetzt aber noch in das neue Thema stürzen, hätte ich noch eine Frage zum letzten Thema. Und zwar haben wir über den Konsolenkrieg gesprochen, Master System gegen NES. Wer war denn für euch, was ist denn die bessere Konsole? Was würdet ihr denn sagen? Master System, ohne zu überlegen. Ja, sage ich auch. Ich bin ganz klar Mega Drive Master System. Ich glaube aber, Nintendo war erfolgreicher. Ja, ja, viel erfolgreicher. Hast du doch gesagt, aber, irgendwie 46 Milliarden zu 2000 oder irgend sowas waren die Zahlen. Ja, war knappe Kiste. Ja. Ja. Aha, naja. Wobei in Brasilien war es ja anders, ne? Da war es ja. Ja, das hat ja damit, ne, dass da nicht 1, alles, ne, eingeführt werden darf. Verstehst du, 7:1 Verhältnis? Warte mal, ich zitiere kurz Andi. Ja, na, in diesem Sinne. Dann widmen wir uns doch... Warte mal, du hast doch gar nicht geantwortet. Ach so, na, ich würde sagen, von den Spielen an sich gibt's mehr Highlights auf dem NES. Ich fand aber grafikmäßig das Master System deutlich besser. Aber allein durch Super Mario Brothers 3, yay, das ist einfach ein Meilenstein, den das Master System meiner Meinung nach so nicht zu bieten hat. Deshalb würde ich, wenn ich mir eine von beiden Konsolen aussuchen müsste, würde ich das NES nehmen. Tja, Sven ist raus, oder Andi? Verräter. Ja, raus. Du hast unsere Kindheit verraten. Als nächstes widmen wir uns jetzt den Handhelds. Was bedeutet Game Boy, Game Gear und natürlich der legendäre, Andreas? Telespiel. Atari Lynx. Oh. Oh. Ja, wieder mal der kurze Faktencheck. Also der Game Boy kam 89 raus. Genauso wie der Atari Lynx. Und der Game Gear kam 1990 raus. Mhm. Wer hat mehr Bravo Autos gewonnen? Danke, ich hasse dich so sehr. Du hast mein Gag weggenommen. Ich wollte in diesem Moment Luft holen und wollte sagen, wer von denen hat denn die meisten Bravo Autos gewonnen? Sehr gut. Der Game Boy kam 1990 dann in Deutschland auf den Markt zu einem Preis von 150 D-Mark. Der Game Gear kostete 300 D-Mark und der Atari Lynx 400 D-Mark. 400 Mark, wow. Mhm. Der Game Boy hatte 4 Graustufen als Farben, der Game Gear 32 Farben und der Lynx 16 Farben. Mhm. Batterien, wisst ihr noch, wie viele Batterien in den Game Boy gekommen sind? 26. 4. Ah, fast. Und damit konnte man 15 bis 20 Stunden spielen. Der Game Gear hatte 6 Batterien, genauso wie der Atari Lynx. Und mit dem Game Gear konnte man 5 Stunden spielen und mit dem Lynx 4. Krass. Ich glaube auch, einer der Hauptpunkte, warum der Game Boy dann doch etwas mehr verkauft wurde. Und zwar wurde der Game Boy... nein, wir fangen einfach mal beim Atari Lynx an. Was meint ihr denn, wie oft der verkauft wurde? Atari Lynx liegen gelassen, würde ich dazu sagen. Also da gibt's unterschiedliche Zahlen. Irgendwas zwischen 500.000 und 2 Millionen. Der Game Gear wurde 9 bis 11 Millionen Mal verkauft und der Game Boy... Oh Mano, du hättest fragen müssen. Oh, das wolltest du? Aber was meinst du denn, wie oft der Game Boy verkauft wurde? 4-mal. Wie nennt man einen blinden Dinosaurier? Seh nix aus. Christopher! Achso. Ja, was schätzt ihr? Wie oft? Boah. Eine Milliarde. 120 ja. Millionen Mal. 120? Das ist schon eine kleine Ansage. Und ich habe einen davon. Du hattest einen davon? Mhm. Ich nehme an den Atari Lynx. Dann erzähl uns darüber was bitte. Nein, ich hatte einen Gameboy von diesen 120 Ach so. Millionen. Ich dachte von den drei Geräten. Ach so, nee. Von den drei Geräten hatte ich sogar 2. Oh, ich nehme an den Atari Lynx? Ja, das war mein Hauptding, mit dem ich am meisten gespielt habe. Am meisten. Mir fällt auch kein Spiel dafür ein. Ich weiß nur, dass 2 Freunde von mir den tatsächlich hatten. Und ich fand den aber immer... Also wirklich doof und übertrieben hässlich. Was ich ganz cool fand, dass man, aber es ist ja auch utopisch, man hätte theoretisch 8 Links zusammenschließen können und damit spielen können. Aber hey, wie gesagt, also ich kannte 2 in meinem Freundeskreis, die so ein Ding hatten. Und was auch noch eine ganz coole Sache war, dass man den auch in den Linkshänderbetrieb umschalten konnte. Also man konnte den umdrehen und einen Knopf... Ist er deswegen so? Links, ja, wahrscheinlich. Oh. Also eigentlich der Arbeitstitel war wohl Handy. Dann würde ich sagen, können wir direkt zum Gameboy kommen, oder? Oder hat noch jemand, möchte noch jemand was über den Atari Lynx sagen? Ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Ich weiß nur, dass er mit Y geschrieben wird. Sehr gut. Ja, na dann, was waren denn die vier erfolgreichsten Spiele für den Gameboy? Tetris. Auf Platz 1 mit 35 Millionen verkauften Exemplaren. Super Mario. Auf Platz 4 mit 18 Millionen verkauften. Oh, nur auf 4? Hm. Pokémon Yellow und Red und Crystal und was Crystal weiß ich? Und Crystal und Blue. Auf Platz 2 ist Red und Blue mit 23,6 Millionen verkauften. Und auf 3 Gold und Silver. Krass. Nein, ja, wirklich? Die ja. Pokémon-Spiele? Ja, aber jetzt mal ehrlich, also ich möchte es fast nicht wieder aufmachen. Bevor ihr jetzt euch da wieder in so einen irgendwie Hype redet. Ja, also naja, aber wir haben bisher nur über die Serie und die Filme gesprochen. Also über die Spiele. Ja, also, aber wollen wir da nicht irgendwann mal einen extra Podcast zu machen dann? Also weil, ich meine, Pika, das würde jetzt wieder den Rahmen sprengen. Ja, ja, okay, würde ich sagen. Na ja, gut. Aber den müssen wir dann wahrscheinlich splitten, weil ich habe so viel darüber zu erzählen. Also das wird lange dauern dann. Ja, das stimmt. Dann heben wir uns das lieber auf. Das ist auch ein gutes Thema. Also das ist echt super. Das ist also halt ja einfach unser Ding so. Und deshalb finde ich das schön, wenn wir das ausgliedern aus dieser Reihe. Und dass es halt was Besonderes bleibt. Weihnachten 2024 veröffentlichen wir den, weil bis dahin brauchen wir die Vorbereitungszeit, finde ich. Oh ja, ja, ja. Nochmal alle Pokémon in Ruhe sammeln, die es jemals gab. Ja. Gotta catch 'em all. Ja. Ja. Pummeluff. Als der Gameboy damals rausgekommen ist, wart ihr denn gehypt? Habt ihr das vorher schon mitbekommen oder wie habt ihr vom Gameboy erfahren? Wann kam er denn raus? 1990. Also gehypt war ich, glaube ich, kann ich mich zumindest nicht mehr dran erinnern. Ich war halt auch noch relativ jung. Also für mich war der Gameboy natürlich ein riesen Highlight, als ich ihn hatte. Gerade bei der Autofahrt oder sowas, immer gespielt. Aber zum Release ging ich da nicht so drauf ab. Ich weiß noch, bei der Xbox 360 stand ich 2 Stunden vorher beim Mediamarkt. Okay, Andi und krass. Ja, für mich war, also der Gameboy war für mich sozusagen die absolute Einstiegsdroge, war. Also dann so richtig Spiele zu suchten. Also klar, man hatte das Master-System, aber dadurch, dass man es nur auf dem Fernseher spielen konnte, hat man es nicht so viel gespielt. Und der Gameboy war dann, also ich habe davon erfahren und habe ihn mir dann zu Weihnachten gewünscht, 1990. Und es war wirklich so, dass an dem Tag, wo ich meinen Adventskalender gekriegt habe, ich wirklich jeden Tag mir in meinem kleinen Kämmerchen mich hingesetzt habe und gebetet habe, dass ich den Gameboy zu Weihnachten ernsthaft? Ja, wirklich. Ja, wirklich gesagt, so, ich möchte den Gameboy unbedingt haben. Also ich habe jetzt nicht an den Weihnachtsmann mehr geglaubt zu der Zeit, aber ich habe irgendwie an einen guten Geist geglaubt, der vielleicht ein Zeus. Gutes Wort für mich einlegt im Kopf und sozusagen den Kauf damit forciert. Habe zudem gebetet und gesagt, bitte, ich brauche diesen Gameboy, ich will ihn unbedingt haben. Und als dann, das ist das krasseste Weihnachten für mich gewesen ever. Er war wirklich, also so krass wie an dem Weihnachten habe ich mich danach nie wieder gefreut. Ich habe dieses Paket hochgenommen mit dem Geschenkpapier drumherum und guck mir das an und ich wusste ja nicht ungefähr, welche Größe das hatte, ja. Aber ich habe das nicht fein säuberlich aufgemacht, sondern aufgerissen, das Papier. Das weiß ich noch. Und habe vorne direkt, ich hatte ihn sozusagen die Packung sozusagen richtig rum und habe dann vorne das Papier aufgerissen und sehe da dieses Titelbild von dem Gameboy, was da in diesen mit diesen Händen den Gameboy in der Hand hält, ne, mit Tetris in der Mitte. Und dieses Bild einfach, wenn ich es heute mir manchmal so im Internet angucke oder sowas, das löst immer noch was bei mir auf, weil ich habe dieses Bild gesehen und konnte es kaum glauben, ja, dass ich den jetzt wirklich in meiner Hand hielt. Und dazu habe ich dann auch noch Super Mario Land gekriegt, hatte also Tetris und Super Mario Land direkt als erstes mit Batterien und alles. Also es war für mich das beste Weihnachten aller Zeiten. Also so glücklich, wie ich da war ich der glücklichste Mensch des Universums, hatte ich das Gefühl. Also das war für mich absolutes Super-Highlight. Hat mich richtig berührt damals. Hast du denn gleich ein anderes Spiel noch dazu bekommen? Super Mario Land, ja. Bei mir war das so, ich hatte vorher von gehört und hatte aber auch schon vom Game Gear gehört. Und ich wollte gerne auf den Game Gear warten, weil der halt in Farbe war. Und wollte dann warten. Und dann hatte aber ein Freund von mir, der Thorsten, Geburtstag. Und der hat zu seinem Geburtstag nämlich den Game Boy bekommen. Mit diesem Gator's Revenge Pinball. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Und der Gameboy lag da und wir haben den ganzen Tag nur Gameboy gespielt bei ihm. Die ganze Zeit. Alle immer abwechselnd, immer rumgegeben. Jeder wollte nur Gameboy spielen. Alle drängten sich nur um diesen Gameboy. Und da fing die Sucht dann an und als ich dann nach Hause gekommen bin, war natürlich, Mama, ich möchte den Gameboy haben, Mama, ich möchte den Gameboy haben. Aber der war ja nicht so billig und deshalb, ich hätte nicht gedacht, dass ich den bekomme an Weihnachten tatsächlich. Und dann lagen da auch alle Geschenke und ich wusste ungefähr, wie groß die Verpackung war, aber da war kein Paket in dieser Größe bei. Und da war ich natürlich richtig, richtig krass traurig. Habe dann ein Paket, das größte, mir genommen und ausgepackt. Um mich. Wie habt ihr eigentlich ausgepackt? Habt ihr aufgerissen oder habt ihr immer, also sonst, du hast ja gesagt, beim Gameboy hast du aufgerissen, aber sonst habt ihr das sorgfältig den Tesafilm abgelöst, den Kleber und dann langsam aufgemacht oder habt ihr immer zerrissen? Ich habe immer zerrissen. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass ich jetzt, also mein Schwager, also der Mann von meiner Schwester, seitdem ich den kenne, packt der wirklich ganz, ganz kleinlich aus. Der macht wirklich die Klebestreifen ab und legt es dann am Ende noch zusammen und so. So krass bin ich nicht, aber richtig aufgerissen habe ich nicht. Aber ich glaube immer aus der Angst, dass ich irgendwas an dem Karton kaputt reiße. Weißt du? Du reißt zu schnell und dann zerkratzt du irgendwie die Packung oder du reißt an der falschen Stelle und dann zerreißt du den Karton oder so. Also da so richtig der Aufreißer bin ich, der richtige Aufreißer bin ich nicht. Aber so penibel ausgepackt habe ich auch nicht. Glaube, ich bin so ein Zwischending. Ich habe immer aufgerissen. Ich habe immer einfach das Ding und dann, es war ja auch immer so an Weihnachten, dass man geguckt hat, ne, wo ist denn was Weiches drin? Okay, das Geschenk kann ich ja noch später auspacken. Kuscheltier. Ja, Klamotten, ne? Aber das hatte ich auch mal, dass ich da, oh, ein Riesenpaket, ganz weich, so ein Mist, und das habe ich als letztes ausgepackt, da war dann ein großes Kuscheltier drin, da habe ich mich natürlich doch noch gefreut, aber ja, und beim Gameboy war es dann halt so, dass ich dann dieses große Paket genommen habe und das war der Karton von unserer Pyramide, die wir damals in der Wohnung hatten, von der Weihnachtspyramide. Und dann dachte ich, was ist das denn? Und hab den Karton aufgemacht und da drin war dann die Gameboy-Packung. Ja, und geil. Ich habe mich so übertrieben gefreut. Und sowas hat meine Mutter oft mit mir gemacht. Die hat auch ein anderes Paket einfach mal erst später mir gegeben. Die hat halt alles hingelegt und als ich dann alles ausgepackt habe und traurig war, dass dieses eine, das war das vor damals vom Playmobil, dass das nicht da war. Dann kam sie, na, ich habe aber noch was für dich und hat mir das dann gegeben. Leichte sadistische Ader, deine Mama, es oder? Es ist ein wenig, aber dafür war die Freude auch wirklich noch größer dann. Und beim Gameboy war das auch so. Und Weihnachten haben wir immer erst bei uns gefeiert, also Kaffee und Kuchen gegessen. Und sind dann danach rüber zu meiner Oma gegangen, die halt irgendwie 3 Minuten Fußweg von uns weg wohnte. Und es hatte 1990 geschneit übrigens an Weihnachten, das weiß ich noch. Und ich rannte über die Wiese, hatte mein Gameboy natürlich mitgenommen, hatte den in der Jackentasche und kletterte einen kleinen Baum hoch, der da auf dem Weg war. Und in dem Moment rutschte mir der Gameboy aus der Tasche und fiel halt runter in den Schnee. Das war, ja. Aber der ausgepackte Gameboy. Der ausgepackte Gameboy. Das ja. ist Bestes tot. Weihnachten ever, dachte ich. Aber er hat funktioniert noch. Kein Problem. Und der würde auch heute noch funktionieren, wenn ich ihn nicht verkauft hätte. Aber alle anderen Gameboys irgendwie von Freunden, die ich noch kenne, die noch einen Gameboy haben, die funktionieren noch, die Dinger. Ja, meine auch. Ich habe meinen wirklich aus der Kindheit noch hier in der Wohnung in Berlin zu liegen. Der geht absolut noch. Aber wo du gerade sagst, dir ist der Gameboy aus der Tasche gefallen, da würde mich mal interessieren, wie seid ihr denn generell mit neuen technischen Geräten und generell neuen Sachen. Ich bin da nämlich so penibel. Ich kaufe mir neue Schuhe, neue Sneakers, die ich geil finde. Und ich traue mich nicht, die anzuziehen, weil ich denke, die werden ja jetzt dreckig. Oder ich habe das iPhone 6 und dann behandle ich das wie so ein rohes Ei. Obwohl es ein Gebrauchsgegenstand ist. Ich bin da so krass penibel. Vorgestern ist mir mein iPhone das erste Mal nach einem halben Jahr runtergefallen. Und zwar hatte ich meine Kopfhörerkabel um. Und eine nette, attraktive junge Frau wollte mich umarmen und blieb dann am Kabel hängen und zog mir dadurch mein iPhone aus meiner Hosentasche und knallte auf den Boden und hat jetzt schön eine krasse Ecke oben drin. Und es hat mir so das Herz zerrissen. Ich bin da so richtig widerlich penibel in solchen Sachen. Und bist du ausgerastet, Chris? Hab sie vor die Bahn geschubst. Also bist du noch recht ruhig geblieben. Na, du kennst mich anders. Nein, aber wie seid ihr da? Ich muss sagen, dass ich, es hat bei mir so, das ist, ich bin ähnlich da wie du, aber das nimmt bei mir ganz schnell ab, muss ich sagen. Also die ersten 3-4 Stunden Tage bin ich da sehr drauf bedacht und leg's dann auch gerne nochmal in die Originalverpackung rein und so eine Scheiße, wenn ich es aufbewahren will. Aber jetzt zum Beispiel ist es so, dass ich mein iPhone ohne Hülle, ohne Bumper, ohne alles einfach so in die Hosentasche zu den Schlüsseln stecke. Zu den Schlüsseln, ehrlich? Ja, ja, also das passiert mir aber auch oft. Das habe ich noch nie verstanden. Warum? Man hat doch 2 Hosentaschen. Man kann doch, bei mir ist es ganz klar organisiert. Links Haustürschlüssel, rechts Handy drin. Ich würde nie auf die Idee kommen, mein Handy links reinzupacken. Es fühlt sich auch. Und wo ist dein Portemonnaie? Habe ich entweder im Rucksack. Er hat keins. Genau. Ich zahle ja mit Apple Pay. Habe ich ja mir ins Auge implantieren lassen. also das krass, aber wirklich in der gleichen Hosentasche das Handy mit dem Schlüssel. Ja, also jetzt nicht forciert, sodass ich sage, hey, jetzt gehst du da rein, sondern Spasti, der lacht, ey. Spasti, echt? Also jetzt nicht so, dass ich sage, ich mach's extra rein, sondern jetzt hast du mich total aus dem Dings gebracht. Ja, weil du bescheuert bist. Ja, was weil du über Sachen lachst, die nicht lustig sind. Wow, minus. Kaltes Herz, kaltes Brain Herz. AFK, ja. Meine Boys kommen gleich und hauen dich um, Alter. Ich sag jetzt nichts mehr. Doch, ich will jetzt die Geschichte weiter wissen. Du machst es nicht, also du freust dich nicht wie so ein kleiner Teufel, wenn du dein Handy zu deinem Schlüssel packst, aber es passiert manchmal. Es passiert manchmal, ja. Und es ist jetzt auch nicht so, dass es für mich ein Weltuntergang ist, sagen wir mal so. Ja, du hast ja auch so viel Geld, du kaufst ja jede Woche ein neues iPhone. Ja, wenn der Podcast gut läuft, da, was soll man machen? Ja, deswegen ja wahrscheinlich. Nee, also, weil ich glaube, mein Hauptgrund ist einfach, dass ich viel zu faul wäre, es irgendwie zu verkaufen. Deswegen denke ich mir so, es ist scheißegal, wie es aussieht. Es ist ja meins. Ich werde es eh nie verkaufen. Ich verstehe mal nicht Leute, die es in 70 Hüllen drin haben, die es dann aber dann doch nicht verkaufen. Weißt du? Dann ist es irgendwie, wenn sie dann sagen so, ja, jetzt habe ich ein neues, aber das alte sieht aus wie neu. Na, schön. Und? Aber sie verkaufen es halt nicht. Also ich verkaufe es nicht. Ich würde niemals das bei eBay reinstellen, so mein altes Handy oder sowas. Ich weiß nicht, verkaufst du? Hast du dein altes Handy verkauft? Dein Vorgänger vor dem iPhone 6? Wahrscheinlich das iPhone 5S? Nee, ich hatte tatsächlich 4 Jahre lang das iPhone 4. Und habe dann auch nur zum 6er gewechselt, weil A, wurde es immer langsamer, weil Apple da ja geheime Virensoftware raufspielt, damit es langsamer aber wird. Aber jetzt mal ehrlich. Das geht doch nicht. Warum sind die Dinger so langsam geworden? Also ja, es ist krass. Es ist einfach, ey, du, brauchen mir auch keiner erzählen. Da kommt irgendein neues Update und zack, hast du irgendwas drauf, was das Ding langsam macht, damit du gezwungen wirst, dir ein neues zu kaufen. Und dann wurde ja das iOS, was gibt's jetzt? 8 haben wir? 8. Haben wir 8, ne? Ja. Nee, ja doch, 9 kommt als nächstes. Wurde ja dann von dem 4er nicht mehr unterstützt und dann habe ich eine Vertragsverlängerung gehabt. Nur deswegen habe ich mir das 6er geholt. Aber ich habe tatsächlich das 4er bei eBay verkauft. Krass. Ich verkaufe alles. Wenn ich könnte, würde ich euch verkaufen. Ja, aber kriegst halt nicht viel für. Ja, eben. Was hast du denn für dein iPhone noch gekriegt? iPhone 4, tatsächlich, glaube ich, 150 Euro. Ey, 150 Euro haben oder nicht haben. Für ein 4 Jahre altes Handy, das sonst nur rumgelegen hätte zu Hause? Ja, vor allem ist es einmal zu McDonald's gehen. 150 Euro. Ne? nein, aber jetzt will ich ganz kurz drauf aufspringen. Leute, unter uns jetzt, unter uns 3 Leuten, die das hier hören und mir, also unter uns 18, wenn einer Sven und Andi kaufen will, ey, ohne Scheiß, Chris ist die E-Mail-Adresse, chris@endstationpodcast.de, ich bin für jedes Angebot offen. Das zählt aber nicht nur jetzt für uns, das ist allgemein so. Chris ist eigentlich für jedes Angebot offen, wie wir ja letzte Woche schon mit der Pornogeschichte gehört haben. Ich dachte, die haben das einfach falsch verstanden, die Ansage dann von deiner Agentur. Habt ihr einen Film schon gefunden? Ärgerlich. Nee, wir suchen noch. Ist schwierig, ja, weil so ganz perverse Sachen sind dann doch ein bisschen schwieriger zu bekommen. Wir müssen uns mal an welche im Bundestag wenden. Die haben ja gute Beziehungen, die kommen ja leichter an alle möglichen Videos ohne Probleme. Ich gebe einen ganz kleinen Tipp, okay? Das ist in Deutschland übrigens nicht verboten, ne? Hab ich auch nie gesagt. Das war jetzt nur ein Tipp. Was ihr daraus macht, ist euer Problem. Also, ich meine, weil ganz pervers. Das ist ja nicht pervers, wenn es nicht verboten ist. So. Pervers ist Bachelorette und Adam und sucht Eva nacheinander zu gucken. Allerdings, habe ich aber nicht gemacht. Da ist natürlich die Frage, pervers. Wer prostituiert sich auch mehr? Ne? Dann die Damen, die da nackt rumlaufen und dann vor der Kamera Liebe machen. Oder die Dame, die einfach mal 20 Männer bezirzt. Oder 20 Männer, die eine Dame bezirzen. Man weiß es nicht. Wo waren wir denn gerade? Ja, ist eine gute Frage. Pokémon. Boah, Pokémon. Ey, kriegst du immer wieder zurück, wirklich. Nein, dein, einfach Endstation Pokémon. Dein blöder Scheiß Gameboy ist ja in Schnee gefallen, Mann. Ja, und die Sache ist, er war ja wirklich danach, er hat einfach funktioniert und wie gesagt, die funktionieren alle noch. Aber wie alle meine Nintendo-Konsolen, die ich inzwischen habe, die funktionieren einfach. Aber fast alle meine Sega-Konsolen sind inzwischen kaputt. Das muss ich mal ein bisschen bemängeln. Beim Game Gear ist die Hintergrundbeleuchtung kaputt. Wenn es jemanden in Berlin gibt, der das reparieren kann, Chris, vielleicht dein Vater, ich weiß es ja nicht. Ich bin sehr dankbar dafür, wenn das jemand reparieren kann vernünftig. Das ist gar nicht so schwer, aber Sven kann nicht löten. Naja, was soll's. Ja, also wenn das jemand reparieren kann, ich bin ja echt sauer drüber, dass die ganzen Sega-Sachen kaputt gehen. Meine Dreamcast ist kaputt, die erste, mein Saturn spinnt, Mega-CD spinnt ein bisschen. Das ist alles, ja, und die Nintendo-Sachen, die schnurren wie ein Kätzchen, muss man ja mal so sagen. Du hast auch wirklich alles, ne? Es ist nee, ich mag eigentlich viel. Okay, ich betone es anders. Dir gehört auch so ziemlich alles, was es jemals an Spielekonsolen gab. Das ist unfassbar, also wirklich wahr. Es ist also wow. Ich habe keinen Atari Lynx. Wenn jemand seinen Atari Lynx gerne loswerden möchte, gerne in Originalverpackung auch und mit Spielen. Ich weiß wirklich kein Spiel, was es dafür gibt. Bestimmt dieses Chips Challenge oder wie es hieß, das gab's ja für alles immer. Also wenn das jemand loswerden möchte, gerne an melden bei sven@endstationpodcast.de. Genauso, wenn ihr eure alten Spiele loswerden wollt, hey, Werbepodcast, einfach an Sven schicken, der freut sich drüber. Ja, dann musst du jetzt aber noch deine private Adresse durchgeben, wenn sie die schicken sollen. Ja, im Moment ist es der Bahnhof Rathaus Steglitz, der Karton im zweiten Eingang. Ja. Andi, es wird Zeit für deinen. Sehr gut. Nee, ich habe bei meiner ich hatte ja auch meinen Gameboy verkauft damals. Warum eigentlich? Für irgendwie wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, ey. Ich denke, du verkaufst nichts. Das ist die einzige Konsole, die ich verkauft habe, mein Gameboy, ey. Und ich weine dem wirklich hinterher und bin jetzt dabei, wieder nach und nach alle Spiele mir zu besorgen dafür, die ich damals hatte. Und ich hatte die damals ja auch alle mit Originalverpackungen und Anleitungen. Und ich habe die damals halt immer schon sehr sorgfältig behandelt. Und wie war das bei euch? Habt ihr die Originalverpackung aufgehoben? Nee. Nee. Aber was macht man denn? Also habt ihr die ausgepackt und weggeworfen einfach? Hat sich dann irgendwann platt getreten irgendwie. Ja, eben, genauso ist es. Ich glaube, man die liegt dann irgendwo rum und irgendwann ist sie wie so ein Karton halt platt zerflattert und platt getreten und schmeißt sie weg. Deshalb waren halt die Mega Drive und Master System Boxen einfach geiler. Dieses Plastik, ne, das war wertiger, das ist einfach wie eine DVD-Box fast schon. Und besser als eine DVD-Box sogar. Und beim Game Gear hatten sie aber auch keine Plastikschachteln, sondern auch diese Pappschachteln, die ich ja gleich kaputt gemacht habe, wie ich beim letzten Mal erzählt habe. Ich glaube, mir fällt jetzt gerade ein, was ich mit meiner Super Mario-Hülle gemacht habe. Ich glaube, da habe ich im nächsten Jahr den Wunschzettel draus gebaut, weil ich ein Mario gebraucht habe, um auf den Wunschzettel raufzukleben, hab ihn dann ausgeschnitten aus der Hülle. Da blutet mir das Herz. Naja. Aber mir hat's doch total gereicht, die Plastikhülle mit dem Spiel drin, also ist doch. Das sieht aber so schön aus. Immer, ich finde, wenn du diese Hülle in die Hand nimmst und da kommen immer gleich so viele Erinnerungen mit hoch. Also ich finde das wirklich auch im Laden, halt, wenn du da durchgegangen bist und dir die Cover halt angeguckt hast, wie Chris ja letztes Mal schon meinte, dass ich irgendwie gehört das für mich dazu. Ja, nee. Also ich weiß noch, dass neulich meine Freundin ihren Gameboy gefunden hat. Und ey, da habe ich wirklich krass gestaunt. Sie hat so einen richtig geilen Gameboy-Koffer gehabt, ja, für das Ding, wo so auf jeder Seite 3-4 Spiele reinkommen können. In der Mitte der Gameboy, dann der Gameboy-Schriftzug, so wie damals halt der Gameboy-Schriftzug war. Richtig geil von Nintendo, so ein Original-Köfferchen, den habe ich noch nie gesehen. Das war so, die Special Edition. Sie sagte, ja, ist mein Gameboy, so, ja. Und in welcher Farbe, Chris? Chris, Andi? Nee, war halt ein ganz normaler Gameboy. Ich hatte damals so ein DuckTales-Koffer, wo meine ganzen Kassettenhörspiele drin waren. Ja. Da war ich auch ganz stolz drauf. Da konntest du die so fein säuberlich reinstecken und draußen war Donald Duck und Dagobert Duck drauf, war so ein grüner. Das fand ich toll. Hattest du die DuckTales-Hörspiele? Ja, alles, ja, alles. Ja. Im Übrigen auch mit der Original-Synchro von Oliver Rohrbeck. Ey, ich habe vorgestern im Synchronstudio von Oliver Rohrbeck ein Hörspiel gesprochen. Aber er war leider nicht da. Ich hatte so gehofft, dass er da ist. Dann hätte ich gesagt, Olli, pass mal auf, wir sind doch Buddies, wir reden so oft über dich. Du bist doch einer von meinen Boys. Echt, lass mal ein Foto machen. Aber er war leider nicht da. Oh, na, nächstes Mal vielleicht. Und nächstes Mal nimmst du mich vielleicht mit. Vielleicht. Ein Foto. Kannst mit irgendjemandem ein Foto machen. Keiner weiß, wie Oliver Rohrbeck aussieht. Stimmt. Ich eigentlich. Weiß das. Ich mache nachher so ein Selfie mit einem Kissen in der Hand. Oliver Rohrbeck und ich. Du hast doch noch mein Alf bei dir. Ich habe noch dein Alf bei mir, ja. Ist das irgendein Codewort? Ja. Außerirdische Lebensform. So. Habe ich gestern übrigens Alf geguckt, läuft gerade irgendwo RTL Nitro oder irgendwo läuft es so gegen 18, 19 Uhr. Immer noch gut. Immer noch gut, wirklich, ist eine super Puppe. Sag mal Sven, wie ging Alf zu Ende? Das war doch irgendwie auch ganz traurig, oder? Ganz traurig, mit dem Film ging es zu Ende. Aber du meinst die Serie, ne? Ja. In der vierten Staffel, die endete so, dass Alf eigentlich abgeholt werden sollte von seinen Freunden und er verabschiedete sich von allen Tenners und ging dann auf das Feld in den Wald hinaus und auf einmal kamen aber lauter FBI-Agenten oder was auch immer und haben Alf gefangen genommen. So endet das ist die Serie. Das ist wirklich, wirklich, ich habe das gestern nämlich erzählt und ich dachte, sag mal, bildest du dir das ein oder Sven dir das erzählt? Was für ein krasses Ende, finde ich. So. Also das Einzige, was noch krasser gewesen wäre, wenn man gesehen hätte, wie er seziert worden wäre. Ja, genau. Ja, so einfach, sie schießen ihm direkt in den Kopf, die Serie ist jetzt vorbei. Echt, wirklich. Gute Nacht, Kinder. Bitte abschalten. Ja, ich weiß nicht, ich war richtig traurig. Ich habe dann geguckt, wann kommt denn die nächste Folge und da kam nichts mehr. Und also das war halt, wie gesagt, der Held meiner Jugend, der gute Alf, und das war echt ein schwerer Schlag. Der Held deiner Jugend, krass, Alter, Alf, dass du das super. So sagst. Doch, Alf war wirklich einfach das lustigste Wesen, das ich im Fernsehen kennenlernen durfte. Seitdem hast du dir angewöhnt, Katzen zu fressen. Ja. Oh, da hat ja gerade keiner gelacht. vielleicht hat ja draußen von den Zuhörern irgendwer geschmunzelt. Schmunzli. Wahrscheinlich nicht. Oh. Also, wenn ihr gelacht habt, schickt doch bitte eine Mail an chris@endstationpodcast.de. Wollen wir endlich mal zum Thema kommen, Freunde? Also, wir sind ja schon irgendwie. Wir sind mittendrin. Irgendwie sind wir, ja? Beim Thema. Vom Gameboy gab es ja auch ganz, ganz viele Varianten. Also, 89 kam der Original Gameboy. Ach, immer so, noch der mal, coolste, finde ich. Ihr hattet alle den weißen, also den normalen. Den grauen. Ja, den gräulichen, genau. Den inzwischen echten. Ja ein bisschen. Noch dunkelgrau, ja, gelblich-braun, so, leicht verblasst. Aber ich weiß noch, als ich den an Weihnachten bekommen habe, die Verpackung in der Hand hatte, auf dem Cover war der Gameboy ja schwarz. Echt? Dann, ja. Weiß ich ja. Gar nicht mehr. Ja. Und da dachte ich, boah, was, eine schwarze Special Edition, auch noch meine Mutter ist die Beste. Und ich habe mich so riesig darüber gefreut. Gut, er war dann im Grau, aber es war mir egal. Ich fand es natürlich trotzdem super. Aber ich hätte mich über einen schwarzen Gameboy schon sehr gefreut. Und deshalb fand ich den Game Gear vom Aussehen auch ein bisschen geiler. Weil irgendwie, damals fand ich die schwarzen Konsolen besser. So wie du das von deiner Mutter beschrieben hast, war das wahrscheinlich so, dass der Gameboy auch auf der Hülle grau war, aber sie ihn schwarz angemalt hat, um dich ein bisschen zu quälen. Ja. Wahrscheinlich. Ach ja. Nee, ja, von der Optik her, ich lasse auf den Gameboy nichts kommen. Ey. Das Gameboy ist einfach die... Also wenn wir jetzt wieder die Konsole und den PC nehmen würden, da würde ich sagen, der Gameboy ist auf jeden Fall die Master Race der Handhelds gewesen und der Game Gear kann sich mal ganz weit hinten anstellen. Und absolut. Ich finde, es ist auch das einzige Handheld, was ich jemals hatte. Also ich hatte, also bis auf die kleinen Telespiele oder so, aber die Game Gear hatte ich nicht, PSP, PS Vita und wie die ganzen Dinger, aber hat mich auch komischerweise nie interessiert so, diese ganze Handheld-Nummer, nur der Gameboy halt damals. Und ich finde auch, der graue, original erste Gameboy ist das coolste und kultigste Ding aller Zeiten. So, ich finde das richtig krass. Hattet ihr die Gadgets für den Gameboy? Also da gab es ja eine Lupe und eine Beleuchtung, also so eine Taschenlampe, die du oben raufklemmen konntest, damit das Bild beleuchtet war. Ey, wie furchtbar das immer aussah. Nee, also ich musste da auch immer drüber schmunzeln. Den einzigen Zusatz, den ich damals hatte, war das Akku-Pack. Das Akku-Pack, das hatte ich auch, aber ich hatte auch das Licht. Ich glaube, ich hatte auch das Licht, ja. Aber dann gab es doch auch so einen Aufsatz mit einer Lupe und Licht drin und dann noch Boxen, dass die Musik lauter ist und sowas. Und also. Sag mal, bilde ich mir das ein oder gab es das wirklich einen Aufsatz, der aus dem Schwarz-Weiß ein bisschen farblich was gemacht hat? Nee, gab's nicht, ne? Wüsste nicht, wie das funktionieren sollte, also als Aufsatz obendrauf. Vielleicht höchstens wenn eine Folie und dann war es nicht grün, sondern rot. Genau, eine rote Folie drüber und dann hast du ein bisschen rot gesehen. Also, nee, kann auch sein, dass ich mir das einbilde. Ja, es gab mal so ein Gerücht, was auf dem Schulhof rumgegangen ist, dass es so eine Folie gibt, die du drüber klebst und dann ist es so eine Farbe. Das weiß ich noch. So, so ein Legend, ja. Aus Japan aber, ne? Verstehe ich. Ja, na klar. Wir können alles. Ja, also dann, wie gesagt, 89 der normale Gameboy, dann kam 95 die Special Edition mit diesem Transportkoffer, dann kam 96 der Gameboy Pocket, der war so chromfarben und der brauchte auch nur noch 2 Batterien und war halt kleiner. Und in Japan kam dann noch der Gameboy Light raus und dann irgendwann kam dann der Gameboy Color noch. Ja, aber... Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich komplett raus. Ne? Also für mich gibt's nur den Gameboy, den ersten. Absolut. Ich hab auch nie Game Boy Color gehabt. Ja. Was ich mal jetzt fragen wollte, nochmal jetzt, wo wir gerade bei Handheld sind, so spielt ihr eigentlich auf dem Handy Spiele? Weil du meinst jetzt, ich hatte seitdem nie wieder einen Handheld so. Aber spielst du auf dem Handy Spiele? Also auf dem iPhone gar nicht. Ich habe ein iPad. Da habe ich 2 Spiele drauf, die ich auch wirklich jeden Tag irgendwie mal anklicke. Aber das sind die Schlümpfe. Na, mit dem Schlumpfdorf. Simpsons und Family Guy. Also im Prinzip das Gleiche. Du baust halt Quahog in Family Guy auf und bei den Simpsons Springfield. Aber das sind die einzigen beiden, die ich habe. Aber sonst habe ich nie irgendwie auf dem iPad gespielt. Also gibt's ja 1000 Sachen. Also wie oft sehe ich ganz viel, auch erwachsene Menschen, also im Gegensatz zu uns, erwachsene Menschen, in der Bahn sitzen, die dann da irgendwelche Kampfspiele und sowas spielen. Das habe ich nie gemacht. Mir fehlen halt auch beim... Weißt du, so diese Städtesimulation, Simpsons, Springfield und Family Guy funktionieren so ohne Tasten, aber mir fehlt halt irgendwie so ein Stick oder irgendwelche Knöpfe, wenn ich spielen will, finde ich. Ja, finde ich auch. Spielst du, Andi? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Tetris eine Zeit lang gespielt auf dem iPhone. Aber ist von der Steuerung nicht komisch? Nee, ist voll geil. Und FIFA habe ich mal gespielt, aber nicht, da kann man ja, richtig FIFA spielen, so, also das Fußballspiel, aber ich habe dann immer die Spiele simuliert und habe dann immer nur den Manager-Modus gemacht. Fand ich irgendwie besser, hat mir mehr Spaß gemacht. Also es war eigentlich nicht der Sinn der Sache, aber naja. Also ich habe Sudoku, spiele ich manchmal drauf. So irgendwas, es muss ja immer was sein, wenn man unterwegs ist und dann mal irgendwie 5 Minuten hat, finde ich. Deshalb da so lange am Game, also am iPhone habe ich noch nie gespielt. Das interessiert mich auch irgendwie nicht. Monkey Island habe ich mal angefangen so und dann immer hier mal 5 Minuten, da mal 5 Minuten, aber es bei einem Adventure ja immer schwierig. Yahtzee habe ich noch manchmal gespielt und Risiko. Du haust ja da die geilsten Spiele raus, wa? Ja, ne? Und, doch eins noch, Dragon Slayer habe ich gespielt drauf und das fand ich auch sehr cool, das mag ich ja, das ist ja... Also eigentlich willst du uns sagen, du spielst gar nicht auf den Dingern, hast aber 10 Spiele drauf, 20, die du spielst. 30, 40, ach, wenn das mal reicht. Ja, genau. Nee, schön zu wissen, was ihr so mit euren Telefonen macht. Danke, dass ihr es beantwortet habt. Tschüss. Fahr vorsichtig. Ciao. Chris, du hattest noch gar nicht erzählt, wie hast du denn eigentlich dein Gameboy bekommen? Oh, das ist so traurig. Ich weiß es nicht. Danke, Chris. ich hab mich so über eure Geschichten gefreut, weil ihr da wirklich so tolle Erinnerungen dran habt. Das ist halt, so wie ich in der letzten Folge erzählt habe, eine Erinnerung, wo ich im Schaufenster gespielt habe, oder zum Mega Drive habe ich eine Erinnerung, aber zum Gameboy habe ich leider echt keine. Ich weiß nicht, ob ich da gerade einen Tag vorher auf den Kopf gefallen bin oder mal wieder verprügelt wurde in der Schule. Ja, diese Mädchen, die sind aber auch echt fies. Ja, die haben auch immer gebissen und gekratzt und mich angespuckt. Ah nee, das war ich. Ich weiß es leider echt nicht mehr. Ja, das passiert halt, wenn man alles so nebenbei kriegt. Den man nur sagen muss. Ach, das stimmt, ne? Einfach oder, so gekriegt. Oder wenn man mit 10 schon angefangen hat zu saufen. Ja. Gameboy jetzt. Das ist eine gute Mischung. Schön. Ja, bei mir, ich hatte halt den Gameboy nur mit Tetris bekommen. Und ich habe dann 2 Tage, diese verdammten Weihnachtsfeiertage, warten müssen und bin dann natürlich in den Laden gerannt und habe mir Super Mario Land gekauft. Und ja, das war mein erstes Spiel und auch bis heute meine größte Gameboy-Liebe. Es ist auf jeden Fall eins, also es ist mein absolutes Lieblingsspiel. Immer noch. Auf dem Gameboy oder? Überhaupt. Überhaupt? Ja. Dabei meckern ja viele rum, ne? Das ist ja gar kein richtiges Mario-Spiel, das sind ja gar keine richtigen Mario-Gegner und die Prinzessin heißt anders und... Von Mario Land. Ja, aber es ist einfach ein geiles Spiel. Das ist super geil, absolut. Wer meckert denn über das Spiel? Doch, na, weil es eigentlich, wenn du dir das anguckst, das sind ja keine richtigen Gegner von Mario. Das sind nicht die Koopas, die da rumrennen. Das sind andere. Du hüpfst Chinesen auf den Kopf. Und dann die. Du wolltest wissen, dass es Chinesen sind. Vielleicht sind es auch nur Asiaten. Das hat mir mein Freund Pong verraten. Ach so. Ja. Der hat da ein Auge für. Wart ihr denn lange mit dem Spiel beschäftigt? Chris, du hattest es bestimmt auch, oder? Ja, absolut. Riesenspiel. Ich glaube, ich habe das immer und immer und immer wieder gespielt. Und da gab es ja auch wieder beim Game Boy bis heute noch das kleine Problem, du konntest ja halt nichts speichern. Oder wenn mal die Batterie zwischendurch ausgegangen ist, hast du halt Pech gehabt, ne? Das war bitter, wenn es so anfing zu blinken. Ja, und das Bild immer wegging und du den Kontrast immer höher gestellt hast, weil du gedacht hast, okay, ich krieg noch ein bisschen was raus. Und ja, krass, aber Super Mario Land, Klassiker, keine Frage. Ich liebe ja dieses Lied vom ersten Level. Ich finde das so toll, wirklich, da immer, da schmerzt sich dahin. Das ist auch immer, wenn ich meinen Gameboy sehe, denke ich, eine Runde Mario Land könntest du einmal durchspielen, schnell. Es ist gar nicht mehr so leicht. Also, doch. Ich glaube, früher war das gar kein Problem, ist jetzt wahrscheinlich auch noch kein Problem, aber es ist ein bisschen anders geworden, auf jeden Fall, das durchzuspielen. Weil du dieses Lied ansprichst aus dem ersten Level. Deswegen habe ich manchmal den Stern im ersten Level nicht genommen, weil ich das Lied besser fand. das mochte ich immer nicht, ey, wenn der. Ich finde auch das Cover von Super Mario Land ist geil. Ist halt auch so wieder komplett wie Trickfilm, ist krass überladen, irgendwie mit tausend Sachen drauf, aber es ist irgendwie geil. Beim Gameboy finde ich auch immer super cool, dass oben rechts dann im Bild war so ein schwarzes Kästchen mit einer roten Menschenfigur drin, die Gameboy gespielt hat. Weil dann heißt das, da war nur eine Figur drin, du kannst es nur alleine spielen. Wenn da zwei drin waren, konntest du es auch zu zweit spielen. Das ist lustig gewesen. War auf jedem Spiel drauf, ne? Ja, total. Das hat es immer angezeigt. Ach, das war schön. Doch, also es ist lieb. Aber auch, wo wir gerade schon bei Musik sind, allein schon dieser Sound, wenn du den Gameboy anschaltest und dann dieses. Herrlich. Auch die Cartridges, die sind irgendwie geil. Die haben was Erotisches für mich. Ich finde aber, dass die Game Gear Cartridges geiler aussehen. Habe ich kein Bild zu im Kopf. Ich weiß nicht, also dadurch, dass es das erste war und das erste ist was ganz Besonderes, dann ist das der Game Boy, der burnt den. Ich hatte den Game Gear auch, aber trotzdem, Game Boy, klar. Wenn man, Game Boy habe ich mehr geliebt als den Game Gear. Ja, weil man konnte mit dem Game Gear, kommen wir ja später auch noch zu, nicht wirklich unterwegs spielen, einfach weil der so kurze, nur die Batterielaufzeit hatte und dann auch noch so klobig war. Du brauchtest eine riesen Tasche dafür immer. Trotzdem habe ich natürlich viel damit gespielt, aber im Game Boy konnte man schon leichter spielen, muss man ja zugeben. Ja. Also meine Langzeitmotivation bei Mario Land war, ich glaube, ich habe 3 Monate gebraucht, um das durchzuspielen zum ersten Mal. Echt? Ja. Also man hat es ja einmal durchgespielt und dann war es das nächste Mal dann ein bisschen schwerer. Und das, glaube ich, habe ich nach 3 Monaten dann beide sozusagen hintereinander einmal durchgespielt, ohne zu sterben oder sowas. Und dann war so, dass ich sage, okay, jetzt kann ich Mario. Aber ich habe wirklich 3 Monate lang gespielt, jeden Tag. Das war eigentlich geil, ne? Du hast es durchgespielt. Ich glaube, es dauert so ein bisschen über eine Stunde vielleicht oder unter einer Stunde. Ja, und dann fängt es einfach nochmal von vorne an und ist ein bisschen schwerer. Mit 1-2 Gegnern mehr. Ja. Aber ein anderer Titelscreen kann er am Ende auch nicht, ne? Also irgendwie dann, congratulations, sie hat sich bedankt und dann flog man mit dem Flugzeug durch die Gegend. Ja. Und dann ging es wieder von vorne los. Oh, da habe ich mich bei ganz vielen Spielen aber auch immer drüber aufgeregt, dass wenn du durchgespielt hast und am Ende kam nicht irgendwie ein Highlight, irgendwie ein kleines ein Video oder irgendwas Besonderes, sondern so, okay, Game Over, so du bist jetzt, also was heißt Game Over, du bist jetzt fertig, congratulations, tschüss. You mastered the game, thank you. Und dann denke ich mir immer, was, ich muss doch eine Belohnung kriegen. Also es war auch ganz lange bis vor kurzem, 3, 4, 5 Jahre her noch, bei NBA so. Wenn du die NBA-Saison durchgespielt hast und du bist NBA-Champion geworden, stand da, congratulations, you won the NBA-Championship. Und du stehst da und denkst, ich will jetzt was sehen. Können die feiern? Kann ich ein Video sehen? Oder ich will doch irgendeine Belohnung, will ich doch haben, oder? Ja. Haben sie das jetzt geändert an der NBA? Heißt es jetzt NBA-Championship? Weil früher, weiß ich noch, als Michael Jordan noch gespielt hat und so, da haben sie ja am Ende immer gesagt, World Champion. Ja. Obwohl es nur die NBA war. Ist krass, ne? Das haben sie wirklich. And here, your World Champions, Chicago Bulls. Ja. Ist krass. Ich glaube, das sagen sie immer noch. Ich glaube auch. Aber ich glaube, es ist auch der World Champion. Also ja, ne, machen wir uns mal nichts vor. Obwohl ich glaube, Alba auch ganz gut ist. Ja, die sind nicht schlecht. Die haben doch neulich hier, gegen wen haben die gespielt? Da haben die doch hier irgendeine NBA-Mannschaft geschlagen sogar, ne? Gegen San Antonio. Durch einen Buzzerbeater fast der Mittellinie. Ich war live im Stadion und bin ausgerastet. Geiles Spiel, geiles Ding. Echt? Ja, richtig, richtig geil, weil also erstmal ein NBA-Team hier in Berlin ist schon mal nice to have und dann ganz, ganz cooles Spiel. Dann war eigentlich San Antonio bis zur Halbzeit krass weit weg und Alba kam immer weiter ran und du hast aber gewusst, nee, San Antonio gewinnt das. Und irgendwie, glaube ich, ich lass mich jetzt lügen, 10 Sekunden vor Schluss, führte San Antonio aber noch mit 5 Punkten, so 10 Sekunden vor Schluss. Alba haut irgendwie einen Dreier rein, okay, sind noch 2 Punkte, nur noch 5 Sekunden. San Antonio hat Einwurf, verliert beim Einwurf den Ball, der rennt einfach nach vorne, schmeißt den Ball weg, haut den gegen das Board drinne, Alba gewinnt. Das war halt das Geile. Du hast keine Sekunde damit gerechnet, dass da irgendwas für Alba ausgehen könnte und sie gewinnen das Ding. War geil, war echt geil. Also hätte man davon das als Film gemacht, hätten ja jeder gesagt, das ist unrealistisch. Ja. Naja, beim Basketball passiert sowas ja öfters. Also da ist ja nie irgendwie eine Führung sicher, selbst 10 Sekunden vor Schluss. Aber es ist halt geil, irgendwie da live bei zu sein. Du bist nicht unbedingt für Alba, du bist aber nicht unbedingt für San Antonio. Ich bin da relativ neutral gewesen, aber trotzdem stehst du, egal wer das Ding reinmacht, du springst automatisch auf und lässt dich feiern. An dieser Stelle ganz lieben Dank an Alexa nochmal, weil die hatte die Karten und hat mich tatsächlich dazu eingeladen. Vielen Dank. Wann gehen wir mal wieder zu Alba? Wir waren ewig nicht. Wir waren echt ewig nicht, ja. Jetzt ist Sommerpause. Irgendwann müssen wir echt mal wieder machen. Gerne, ja. Ja, könnt ihr mir dann erzählen, wie es war. Ja, wir schicken dir ein Foto. Also wir stellen es bei Twitter online. Kannst ja gucken. Ja. Mein Vater geht ja immer zu den Eisbären. Immer Eishockey. Aber Eishockey habe ich noch nie ein Spiel gesehen. Das war irgendwie noch nicht so meins. Du warst früher manchmal beim Eishockey, Andi, oder? Ja, als die Preußen noch gab, war ich immer beim Eishockey. Aber man Deutschlandhalle noch? Ja, man ist immer nur Freestraße, dahinter, glaube ich, ist die. Aber das bist du immer nur hingegangen, weil du wolltest, dass sie sich jetzt kloppen. Hast du eigentlich wegen Eishockey geguckt, du wolltest jetzt irgendeiner war aggressiv und dann haben sie sich gekloppt und das war dann das Highlight. Deswegen bist du hingegangen. Eigentlich so, wie wenn du abends in Clubs, Club gehst. Ja, im Prinzip genau das Gleiche. Was hat der gerade über dich da hinten gesagt? Naja. Ja, kommen wir doch mal zum Thema nochmal zurück, wäre ja auch ganz nett vielleicht. Was sagt ihr denn zu Tetris? Geil. Geiles Spiel. Heute noch geil, damals geil. Ich glaube, damals weniger geil als heute, trotzdem geil. Geil. Aber ich finde es super geil. Ich finde, die Musik ist Kult, das Spiel ist Kult. Wenn ich heute noch Gameboy spiele, ab und zu mal spiele ich Tetris. Ich finde es richtig, richtig geil. Ja, Tetris ist ein richtig... Also damals fand ich es ultra boring, ja. Es hat mir gar keinen Bock gemacht. Ich habe immer nur Mario gespielt am Anfang. Aber dann irgendwann hast du dich dann doch noch zu Tetris durchgerungen. Und es gab bei Tetris auf dem Gameboy so einen Modus, da, ich glaube, wenn du auf 9 hattest, das also das Schnellste, dass die Dinger am schnellsten runterkommen. Und dann konntest du so einstellen, dass du so schon vorgefertigt so ein paar Blöcke, die nicht richtig waren. Also du hast nicht von Anfang an angefangen, sondern so ein paar Blöcke. Und wenn, je nachdem, wie hoch die Blöcke waren, also wenn du, sagen wir, auf 5 oder so gemacht hast, dass dann 5 Reihen schon so verbaut waren und du es dann geschafft hast, das Ganze zu clearen, dann kam immer so eine Endsequenz mit so, je nachdem, wie schwer du es gemacht hast, waren dann mehrere Musiker in dem Tetris-Bild und haben eine Melodie gespielt. Das hat mir dann eine Zeit lang Spaß gemacht. Dann habe ich immer versucht, das zu clearen, um dann diese Musiker zu sehen. Ja, das war Spieltyp B, glaube ich, hieß es. Spieltyp B. Absolut, ja. Genau, ja. Das habe ich auch lieber gespielt. Also bei mir war auch, ich fand das okay. Wenn, dann habe ich gerne B gespielt. Aber was mir richtig auf den Sack gegangen ist, immer wenn du dich mit jemandem getroffen hast zum Gameboy-Spielen, war, lass Tetris spielen. Komm, lass Tetris spielen. Ja, aber ich habe hier das neue Spiel. Das kann man zu zweit. Ja, nein, lass Tetris spielen. Komm, wir spielen jetzt Tetris. Weil jeder Tetris hatte, wollten die immer nur Tetris spielen. Und das fand ich richtig krass nervig einfach. Immer. Wollt immer auch mal die anderen Spiele dann spielen, die irgendwie der Kumpel hatte. Nee, lass lieber eine Runde Tetris spielen. Aber habt ihr Tetris mal mit diesem Link-Kabel gespielt? Ja, natürlich, klar. Ja, cool, ne? Also lag damals ja auch bei, ne? Ist ja, gut, jetzt inzwischen WLAN, dann funktioniert das ja auch. Ja, aber heutzutage liegt doch gar nichts mehr bei. Du kaufst ja einen DVD-Player, musst dir noch ein HDMI-Kabel kaufen. Ja, oder bei dem neuen Gameboy, hier bei dem New 3DS, da ist ja das Ladekabel nicht mal bei. Nicht dein Ernst? Ja, ja. Es ist so deshalb krass, und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Kinder so übertrieben enttäuscht an Weihnachten waren, wenn sie diese Box von der Mama kriegen, die keinen Plan hat davon oder von der Oma Und dann einfach den auspacken und dann, ja, und jetzt muss ich ihn spielen. Wie geht der denn an? Ja, du musst den laden. Ja, ey, das kannst du auch wirklich nicht machen. Also absolut. Was soll denn das sein? Dann sollen sie lieber 5 Euro teurer machen und das Kabel reinlegen. Die ja, und das Kabel kostet ja auch nicht 5 Euro. Nichts, also das ist eine Sauerei, ist eigentlich wirklich so. Nee, also ja. Sie sagen, so, die Ausrede ist halt der Umwelt zuliebe, weil viele haben ja schon den Gameboy davor, also den DS, und deshalb, da kann man das Ladekabel dann ja auch nehmen und ja. Das ist ja aber einfach nur eine billige Ausrede, also das finde ich echt armselig. Ich mochte lieber als Tetris immer Dr. Mario. Oder wie damals, als ich mir das gerade gekauft habe, stand ich an der Kasse mit dem Spiel und da stand ein Kind hinterher, oh, guck mal, der kauft Dr. X Mario. Weil der Punkt neben dem Doktor war so ein X. Ja. Und Dr. Mario, das spiele ich bis zum heutigen Tag noch super gerne. Das finde ich ganz groß. Ah, war nicht so mein Ding. Nee, und Tetris auch nicht mehr. Die Musik fand ich ganz toll. Und dann diese Viren wegkriegen, also ganz Hammerspiel, fand ich richtig, richtig geil. Also da habe ich glaube nach Super Mario Land ist das so das Spiel, das ich am zweithäufigsten gespielt habe. Oh, krass. Habt ihr denn Super Mario Land 2 gespielt? Ja, ich habe alle Mario-Teile gespielt, die es dafür gab. Ich nicht. Ich mochte ehrlich die nicht? Mario nicht, der war mir da zu groß im zweiten Teil dann. Der sah mehr aus wie auf dem NES da, ne? Also war von der Grafik komplett anders, was ja wieder mal dafür steht, dass es eigentlich ein komplett anderes Spiel war. Das Super Mario Land 1. Aber hat man sich nicht als Kind alleine, weil der erste Teil so geil war, automatisch den zweiten Teil gewünscht und den dritten und den neunten und so? Also so war ich zumindest. Also ja, ich weiß nicht. Also es hat ja auch eine Weile gedauert, bis Super Mario Land 2 rauskam. Und da war irgendwie dann schon der Mario-Hype vorbei, glaube ich. Ich hatte gar kein Bedürfnis, das zu haben zu wollen. Na, ich hatte da kein Gameboy mehr. Deshalb habe ich das nicht mehr bekommen. Na, siehst du, wie lange hat es denn gedauert? Weißt du, wann es rausgekommen ist, Mario Land 2? Ja, in Deutschland 93, Anfang 93. Und da hatte ich meinen gerade verkauft, weil ich mir dann ja den Game Gear geholt habe, 92. Ah, okay. Ja. Ah, das war auch so ein Elend. Da, wie hat man früher Sachen verkauft? Man hat es in die zweite Hand gesetzt. Und dann riefen ab morgens um 5 Uhr die Leute bei einem an, wie irre. Auch wenn du hingeschrieben hast, anrufen ab 10 Uhr oder so. Die riefen dann an und ja, ich möchte Gameboy kaufen. Und bei uns riefen dann 2 an und also es riefen mehrere an, aber letztendlich haben wir mit 2 uns drauf geeinigt und der eine wollte noch 10 Euro mehr zahlen als der andere, der hatte sich aber erst danach gemeldet. Dann meinte ich, na, eigentlich ist der schon weg, aber kommen Sie doch einfach her, dann gebe ich Ihnen den. Und dann saß die ganze Zeit vor der Tür und habe gehofft, hoffentlich kommt der gleich. Und dann kam aber der andere und der andere war so ein Händler. Und das hat man gleich gesehen, so der einfach große Augen gekriegt hat. Ich hatte irgendwie 13 Spiele oder so bestimmt, in Originalverpackung, Gameboy-Originalverpackung und alles in einem Top-Zustand. Und der hat sich natürlich die Finger gerieben, so günstiger Preis. Ich glaube, ich habe es für 200 Mark damals verkauft oder so. Halt, um mir den Gameboy-Gear zu holen, der da 250 gekostet hat. Und wenn ich daran denke, ganz bitter. Da war ich auch echt traurig, als der dann, meine Mutter hat die Tür aufgemacht, aber ich so, nein, verdammt, als ich den Typen gesehen habe. Weil, ich wusste, dass das nicht der andere ist. War sehr traurig. Oh. Ja. Der Gameboy geweint bestimmt. Jetzt gibt's für mich mehr. Ja, lass mich. Die einzige Konsole in meinem Leben, die ich jemals verkauft habe. Danach nie wieder. War ich traumatisiert. Ja, zu Recht. Und seitdem möchte ich alle mir holen, damit die Konsolen ein gutes Zuhause haben und nicht bei so einem bösen Händler landen im Regal. Zu übertriebenen Preisen. Nee, ich hab nichts verkauft. Aber du hast deinen Gameboy schon verkauft. Ja, mein Gameboy verkauft, aber ich überlege gerade an wen. Habt ihr eigentlich mit euren Eltern das mal gespielt? Haben die sich dafür interessiert oder? Schwer. Also Gameboy, nee. Also dass mal raufgeguckt haben oder so? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, man ist mal hingegangen und so, ja, hier, ich habe durchgespielt, guck mal. Und dann so, was ist denn das? Und naja. Aber so die Interesse war nicht. Ich glaube, die waren ganz glücklich, dass du hattest, der Gameboy war der Babysitter. dann warst du ruhig und dann war in Ordnung. Also haben sie es wahrscheinlich auch geliebt, den Gameboy, aber. Ganz kurz, Andi, es ist so krass, dass du das gerade gesagt hast. Sag nochmal den Artikel von Interesse. Den was? Den Artikel. Also der Baum Interesse hat welchen Artikel? Die. Siehst du, das ist falsch. Das ist so lustig. Das Interesse. Ja, das ist so krass. Du bist der erste Mensch. Wo kommt das her? Der nach mir genau diesen gleichen Fehler hat. Ich muss mich immer zusammenreißen, dass ich sage, das Interesse, weil mein ganzes Leben lang war es die Interesse, die Interesse. Und ich habe niemals in 30 Jahren Menschen getroffen, der sagt, die Interesse. Und du hast gerade gesagt, die Interesse. Und da frage ich mich gerade, wie kommt es, dass wir beide der Meinung sind, es ist die Interesse? Da frage ich mich, wie kommt es, dass ich mit euch zwei Pappnasen hier sitze? Nein, aber das ist so lustig. Ich habe das so vielen Menschen gesagt. Ich habe gesagt, ich mache immer diesen einen Fehler, auch wenn mir Menschen 100.000 Mal gesagt haben, dass es das Interesse ist. Ich habe sogar meine Eltern angerufen und habe gesagt, Mama, Papa, sag mir mal bitte den Artikel zu Interesse. Und die dann ganz klar, ich war mir ganz sicher, die sagen jetzt die, ne? Und die dann ganz klar, das. Und ich sage, ja, was, warum mache ich das falsch? Und du machst es auch falsch, ist krass. Ja, vielleicht, weil man bei Frauen Interesse heuchelt und die auch weiblich sind. Jetzt hat sich mein Problem erledigt. Danke, du hast es aufgeklärt. Bitte. Ich find's total krass, total lustig, dass du genauso geistig zurückgeblieben bist wie ich. Gerne, deswegen sind wir auch auf einer Surflänge, sagt man, ne? Dann ist Chris jetzt auch einer von deinen Boys. Oh yeah. Okay, Entschuldigung, ich musste, das war so ein privater Einwurf, der mich gerade sehr umgehauen hat. Also in meinem Kopf ist jetzt gerade Brain AFK. Aber trotzdem probier mal, ihn wieder in Schwung zu bringen. Super Mario Land 2, wie war das denn? Also es ist, ich kann mich an Super Mario Land 1, also an Super Mario Land, wesentlich mehr erinnern als an 2. Hab aber 2 natürlich auch gespielt. Da weiß ich noch, der Mario war wirklich viel größer als im ersten Teil und es sah halt alles wirklich mehr Nintendo, also NES-mäßig aus. Ja, es sah wirklich wesentlich besser aus, finde ich. Ja, wirklich, ja, das sah es wirklich mehr. Aber spielemäßig, ja, da war es doch auch schon so, dass du auf der Landkarte die einzelnen Orte abgehen musstest, oder? Ich glaube, ja. Jedes Mal, wenn ich das spiele, also das ist ja dieses Six Golden Coins, und immer, wenn ich das spiele, dann habe ich nach ein paar Minuten keinen Bock mehr, und denke, spiele ich jetzt mal lieber wieder eine Runde Mario Land 1. Ganz komisch, ja, jedes Mal. Also irgendwie, weil ich das halt nicht mehr mit meiner Kindheit verbinde. Ich fand's damals schon Rotze, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es war nicht wie 1. Was reimt sich auf Rotze? Glotze. Ja. Siehst du? Gut, ey. Los geht's. Was reimt sich auf Glotze? Und kennt ihr das? Otze Polotze Creme für den Schuster. Nee. Ich habe mir auch falsch gesagt. Das ist eigentlich Otze-Polotze-Creme für die Frau. Da habe ich keinen Interesse dran. Und dann gab es noch, es sprach der Schuster, es ist zum Kotzen, die kleinsten Frauen haben die größten Füße. Na, so lustig. Mann, das sind Witze aus, da war ich 10, also vor 3 Jahren. Gleiche Größe, anderes Alter. Genau. Andere Spiele, die ihr gleich am Anfang gespielt habt, was war denn? Was gab's denn da noch? Falls du nichts mehr zu Super Mario Land 2 zu sagen hast, Chris. Nee, hab ich nicht. Yoshi gab's da auch noch nicht, gell? Nee, glaube ich auch nicht. Yoshi. Aber oh, nee. Da gibt's ja so ein nettes Spiel, Mario und Yoshi. Oh, Trauma meiner Kindheit. Ich weiß noch ganz genau. Ich hab natürlich auch nur das Cover damals irgendwie im Spielzeugladen gesehen. Und das war kurz vor, also muss im Dezember oder sowas gewesen sein. Jedenfalls habe ich mir dieses Spiel Mario und Yoshi so sehr gewünscht. Ich wollte es unbedingt haben, weil es ist Mario drauf und der Name Mario steht drauf. Und jetzt hat er auch noch einen Dino, auf dem er reiten kann. Und das wollte ich unbedingt haben. Und dann habe ich das zum 6. Dezember zum Nikolaus, habe ich das Geschenk gekriegt. Ich habe noch komplett das Bild vom Kopf. Ich stehe aus meinem Kinderzimmer auf. Gameboy-Spiel zum Nikolaus, Alter. Wie krass ist denn das, bitte? Ja, wirklich. Danke. Echt? Ey, wenn ich ein paar Mandarinen im Schuh hatte, war ich glücklich. Wow, und ich sage das hier so selbstverständlich. Du, für mich war das so, echt war das, okay, krass. Ja, ja. Aber brauchen wir uns keine Sorgen machen. Hinter der Stereoanlage hat man das Spiel ja gar nicht gesehen, die er am gleichen Tag gekriegt hat. Für mich war das gar nichts so Besonderes, weil wir einen Tag vorher ja mit unserer eigenen privaten Rakete auf den Mars geflogen sind. Braucht es ja was für einen Flug. Ja, genau. Ja. Und naja, jedenfalls, ich weiß nicht, ich stehe aus meinem Kinderzimmer auf und laufe dann, da haben wir noch im Neubau gewohnt, den Flur entlang bis zur Haustür vorne. Und da steht dann der Schuh, den ich geputzt habe. Und da drin ist dann ein eingepacktes Gameboy-Spiel und du siehst es ja schon an der Form. Und ich pack das aus und dann ist es Mario und Yoshi. Und ich freue mich so und ich bin das glücklichste Kind auf der Welt. Und ich, vor der Schule noch, und ich steck das in mein Gameboy rein und spiele das. Und dann ist das so ein Scheiß. Dann ist es nicht ein Jump'n'Run, sondern dann ist das irgendwie so, wo du. So ein Puzzlespiel, so wo du Bälle aneinander reihen musst. Und ich habe geheult und ich war fix und fertig. Und ich glaube, das hat auch meinen Eltern so das Herz zerrissen, weil, ich meine, ey, wenn man sich als Kind auf irgendwas freut und dann kriegt man das und dann vor der Schule noch so, Mama, Mama, bitte, bitte, nur ganz schnell, ich will das nur ganz schnell kurz spielen. Und dann ist es, oh, ist es so ein Drecksspiel und ich war so enttäuscht und es ist bis heute noch ein Trauma und Drama für mich, dass ich so enttäuscht von diesem Spiel war. Unfassbar. Schlimmste Nikolaus ever, ja? Schlimmste Nikolaus ever, ja. Es hat kein Kind jemals so sehr Nikolaus leiden müssen. Der arme Chris Anita. Ach, hört doch auf, ihr blöden Penner. Ihr wisst doch genau, was ich meine. Natürlich, vom Spiel an sich, klar. Total. Da bist du einfach fix und fertig. Du freust dich so krass auf eine Sache und man malt sich ja da sonst was aus. Ja, aber eben. Ey, aber dann sowas, und das ist ja wirklich so eine Riesenenttäuschung, dann ist so ein scheiß Puzzlespiel. Damit konnte man als Kind ja eh wirklich wenig meistens anfangen. Da war Tetris und dann für mich halt noch Dr. Mario, aber das war's dann ja auch meistens schon. Und nee, du konntest dich, weißt du gibst dem Ding ja auch noch eine Chance und sagst, naja, vielleicht kommt ja noch irgendwas anderes in dem Spiel vor. Ja, stimmt, das ist nur das erste Level. So. Nein, es ist und bleibt scheiße, so, leider, es ist ganz... Ganz schlimm. Ansonsten hast du es behalten oder umgetauscht? Also ich weiß, dass ich es jetzt nicht mehr habe. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir es umgetauscht haben, ob das ging oder ob wir es verkauft haben oder so. Also es ist jedenfalls nicht mehr in meiner Sammlung drin. Also es ist weg. Vielleicht habe ich es auch einfach auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das kann auch sein. Ansonsten habe ich Gameboy, die Mega Man-Spieler, total geliebt. Die habe ich nur bei meinem einen Kumpel, der immer Tetris spielen wollte. Der hatte auch Mega Man 1 und das habe ich da gespielt. Wenn du das aber so kurz spielst, die sind ja sehr schwer, dann bin ich nicht so richtig reingekommen dadurch. Oh, ich fand das geil. Ich fand das, es war halt auch wieder so ein Richtung Superhelden-Zeugs und der konnte aus seinem Arm schießen. Ich fand die Musik cool und also Mega Man war ich riesen Fan von. Ansonsten Turtles Return of the Foot Clan heißt das, ne? Fall, oder? Fall of the Foot Clan, genau. Fand ich auch richtig geil, dieses Spiel. Neulich erst wieder gespielt. Ja. Super gut. War halt ja, hattest du mir ja mal wieder geliehen. Genau, hab ich dir geliehen. Großen Spaß gemacht, ja. Ja, und gerade, es war halt auch wieder ein Spiel, wo du auswählen kannst, welchen Turtle du nehmen konntest. Was jetzt spielerisch jetzt so nicht so einen großen Unterschied gemacht hat, aber Naja, doch schon. Die haben ja andere Waffen und die haben ja eine größere Reichweite. Das stimmt schon, aber letztendlich war das jetzt, also so wie bei Asterix auf dem Master-System, Asterix konnte halt Zaubertrankbomben schmeißen, Obelix konnte dafür Steine zaubern. Nee, die Turtles konnten eigentlich im Prinzip alles das Gleiche, aber sahen auch gleich aus, bewegten sich gleich, aber die Waffen waren anders, das stimmt schon, ja. War das das, wo am Ende dann immer in jedem Level am Ende dann ein so Bebop kam und Rocksteady und dann... Genau, du hast am Ende jedes Levels einen der Bösewichte besiegt. So Bebop, Rocksteady, Dexter, hieß der Dexter? Oder Baxter? Der zur Fliege geworden ist, der Professor. Puck. Wisst ihr? Weiß ich nicht, nee. Aber ihr wisst, wen ich meine. Ja, ich weiß, wen du meinst. Ich weiß aber gar nicht, wie der heißt. Keine Ahnung. Denn als Vorletztes kam Shredder und am Ende musstest du Crane besiegen. Wobei für mich eigentlich immer, so für mich war immer Shredder so der Hauptbösewicht. War er in dem Film auch nicht immer der Hauptbösewicht? Ja, da in den Filmen gab es den ja gar nicht. Ja, soll jetzt aber im zweiten Reboot soll Crane drin sein. Bebop und Rocksteady gibt's schon, hab ich ein Foto gesehen. Sieht scheiße aus. Ist wieder Michael Bay? Ist wieder Michael Bay, also Produktion, er hat ja Regie geführt. Ja, glaube ich ja. Ja. Und sie haben hier diesen Jungen gecastet, Casey Stewart, ne, wie heißt er denn? Den gab's bei uns, als wir Kinder waren, gab's den nicht. Ja, also den gab's nicht. Was? Oder gab's den? Doch, klar, im ersten Turtles-Film. Ja, im ersten Turtles-Film, ja, aber in der Trickfilmserie nicht. Ich habe die Trickfilmserie ja nicht geguckt. Echt nicht? Wie sollte man Podcast zum Thema Zeichentrickserien machen? Ja, krass, echt. Hast du nicht geguckt? Nee, ich hatte kein RTL. Wie heißt Außerdem denn der hat Typ Oliver jetzt? Rohrbeck da keinen gesprochen. Wie heißt der denn, der Typ? Sag mal einer. Welcher denn? Na, der Typ mit der Eishockeymaske. Der Typ, der Jason. Casey heißt. Heißt der Casey? Casey Jones, ja, Ficker heißt der. Entschuldigung, jetzt keine bösen Wörter. Casey Jones heißt der. Ja, Casey Jones und der wird gespielt von Arrow. Kennt ihr Arrow? Das ist ein Superheld von Marvel. Ha, ha, ha. Nein, das ist DC. Aber wir verwechseln ja angeblich manchmal Marvel mit DC, was ich nicht glaube. Kennt ihr nicht die Live-Action-Serie Arrow? Genau. Ja, der spielt jetzt in dem Film Casey Jones. Weißt du, woher ich Arrow kenne? Das ist immer ein Trailer auf Vox, wo ich dann immer die Augen verrolle und mir am Kopf fasse, weil es mir weh tut. Wenn ich die Vorschau davon sehe. Läuft in Deutschland auf Vox, genau. Hast recht. Soll aber gar nicht so schlecht sein. Hab die erste Staffel auf Englisch geguckt, fand die cool. Ich gehe ja sowieso auf jeden Superhelden-Scheiß ab. Fand die schauspielerisch aber so schlecht alle, dass ich noch zwei Folgen der zweiten Staffel gesehen habe und dann nichts mehr geguckt habe. Also wirklich unterirdisch schlecht und es hat mir so gar nicht gefallen. Oh, verstehe. Das klingt ja großartig. Ja, aber die haben eine große Fangemeinde. Ja, ja, wirklich. Ja, geht jetzt, ich glaube, mein Bruder guckt es auch. Siehst du, geht jetzt in die vierte Staffel. Also ist ein Riesenerfolg. Aber erste Staffel fand ich noch cool und dann war es irgendwie bei mir vorbei. Ich hab's nicht geguckt. Aber das waren eigentlich so, glaube ich, so, also um nochmal drauf zurückzukommen, Turtles, Mega Man habe ich gespielt, Tiny Toons habe ich gespielt, da hatte ich zwei Spiele, da gab's Bubs Big Bubs Big Break, genau. Was auch für den Deutschen schwierig, Bubs Big Break, so. Und dann gab's noch Wacky Sports habe ich auch gesuchtet. Ja? Wie war das auf dem Game Boy? Ich kenne nur die Super Nintendo und Mega Drive Sport-Version von Tiny Toons. Okay, auf Mega Drive habe ich es auch gespielt. Game Boy fand ich auch cool. Da hast du ja Baseball gespielt und musstest, glaube ich, den kleinen Kojoten oder war das eine Katze oder so, hinter so Fässern abschießen. Fand ich cool, habe ich sehr gerne gespielt. Zu Bubs Big Break habe ich... Das aber schnell, das Wort. Wer weiß, der Englisch ist mein Ding. Ja, stimmt. Sag nochmal Bros. Na, weil ich früher, ich glaube, das war das Problem, weil ich früher immer Super Mario Bros. Gesagt habe. Und ja, ich wusste auch nicht, dass das Brüder sind erst. Das kam auch später. Naja, wie ist das? Und jedenfalls damals, mein Onkel hat mich eingeladen, das war ganz, ganz groß für mich, wie hieß es damals? Euro Disneyland. Hieß damals so, ne? Ja, Disneyland Paris hieß damals Euro Disney, genau, ja. Und da war das gerade aufgemacht, das war 1993. Und Moment mal, aber da hatte ich doch schon gar kein Game, da muss es ja noch früher gewesen sein. Verrückt. Jedenfalls hatte ich da noch mein Gameboy anscheinend und habe mir dann noch ein Spiel für, weil wir sind mit dem Bus dahin gefahren, was ja auch ein paar Stunden sind. Mein Onkel, der 2 Meter groß ist, der hatte viel Spaß in diesem Bus. Furchtbar. Irgendwie, ich glaube, wie viele Stunden sind wir da hingefahren? Also 11, 12 Stunden? Das hat ewig gedauert. Und für die Fahrt durfte ich mir jedenfalls ein Spiel dann noch kaufen von meinem ersparten Geld und habe mich dann für Tiny Toons entschieden. Ja. Und habe das auch gespielt, fand's auch gut, aber die anderen Fassungen finde ich besser von Tiny Toons. Ja. Ah, krass. Da habe ich gar nicht so von diesen Spielen kenne ich irgendwie keine, muss ich sagen. Ich hatte keine Spiele. Nee, ich kenne irgendwie nur so diese ganzen Starttitel, muss ich ganz ehrlich sagen. Sowas wie Quirk und Quicks und... Ah, aber Quirk, Hammer-Game. Hammer-Spiel. Quirk ist das mit der kleinen Tomate, ne? Die, genau. Die Rätsel dann immer. Genau, also die im Labyrinth dann so Schalter so verschieben muss und immer halt so schnell wie möglich durch ein kleines Level kommen muss. Das haben bei uns irgendwie ganz, ganz viele gehabt im Freundeskreis und im Schwimmbad gespielt. Das ist so für mich so ein Schwimmbadspiel dadurch, ganz komisch. Ich hatte meinen Gameboy nie mit im Schwimmbad, aber die hatten immer ihren Gameboy mit und haben immer halt Quirk gespielt. Ja, das fand ich eh krass, wie viele Kinder ihr ein Gameboy mit zur Schule genommen hat. Ich durfte das gar nicht. Nee, ich durfte es auch nicht. Für mich das krasseste Schwimmbadspiel ist einmal von der Rutsche runterrutschen, rausgehen aus dem Wasser und Pommes holen. Ah, das war auch immer super. Ne? Pommes mit Mayo. Pommes mit, ja, ich habe immer mit Ketchup genommen. Aber Schwimmbad war Pommes. Die haben auch immer so super geschmeckt, wa? Weil man die auch haben so krassen Hunger geschmeckt, hatte. Ey. Wo man heute sagt, so, weißt du, man hat ja, das ist ja eine ganz andere Jugend heutzutage. Ich habe das Gefühl, dass jeder 18-Jährige irgendwie ein Sixpack hat oder so, weil die irgendwie alle mit 14 anfangen zu McFit zu rennen und einfach mehr wissen über Ernährung. Und heute würde ich mir im Schwimmbad, glaube ich, keine Pommes mehr holen. Aber damals als Kind bist du sofort zum Pommesstand gerannt. Als Kind bist du davon ja auch nicht fett geworden. Ja, das stimmt. Also ich schon. Wenn du dir 10 Tüten Pommes geholt hast, waren das bei euch in diesen Schalen die Pommes oder war die in so Tüten? Schale. Bei uns war im Ankugelbad in Mariendorf da war es immer in so Tüten drin, wo natürlich dann unten immer so ein schön alles entweder war es ganz trocken oder ganze Mayo-Ketchup war runtergelaufen und unten war richtig eklige Suppe drin. Ich finde bis heute die Pommes-Tüten scheiße. Ja. Ich will so eine Pappe haben. Ja. So eine Schale. Vor allen Dingen auch krass heiß in der Hand. Ja, und dann hast du noch Quicks erwähnt, Andi. Das fand ich auf dem Gameboy richtig scheiße. Entschuldigung, richtig schlecht. Mist. Nein, du darfst hier ruhig scheiße. Ach nee, deine Mutter. Ja, fand ich auf dem C64, da habe ich das gespielt und da fand ich es viel, viel besser. Fand ich nicht für C64. Von der Steuerung und irgendwie noch von den anderen Sachen, die dazugekommen sind, fand ich das irgendwie blöd. Hat mir keinen Spaß gemacht. Fand ich eine ganz schlechte Umsetzung. Echt? Boah, ja. Also dafür, dass ich das andere nicht kannte, war das für mich in Ordnung. Kennst du Quicks, Chris? Chris kennt das nicht, nee. Sir Chris? Da war einfach, du musst dir vorstellen, der Bildschirm des Gameboys sind 100% der Fläche und du, da war irgendwie dann eine Prozentzahl oder so und du musstest so und so viel Prozent, oh Gott, das ist auch schwer zu erklären. Ja, scheint ein richtig geiles Spiel gewesen zu sein, super cool. Bitte. Okay. Quicks und dann King of the Zoo habe ich noch gespielt. Ah, super. So ein Bowling-Spiel oder sowas? Oder so? Nee, ich war nicht Bowling. Das war so, man musste immer so Bälle hin und her werfen und den anderen abwerfen oder sowas. Ja, genau, ne? Genau, richtig. Und wen hast du immer genommen? Ich glaube, die Fledermaus und den Pinguin habe ich genommen. Ja, genau. Ja, genau, ist gleich bei mir. Die Fledermaus war halt ganz schnell und konnte ganz schnell ausweichen und schnell wieder, also war dafür länger betäubt, wenn sie mal getroffen wurde. Ja. Und der Pinguin war so der Super Mario, der Durchschnittstyp, der alles ganz cool kann. Ja. Ja. Heißt ja auch Penguin Wars in, ich glaube, nur Japan, vielleicht auch Amerika, bin ich mir nicht sicher. Krass, die kenne ich zum Beispiel alle gar nicht, die Spiele, die er nennt. Meint er, das hat damit was zu tun, dass ich 4 Jahre jünger bin als ihr? Meint er, das hat damit wirklich was zu tun? Das könnte Weil durchaus, ich kenne dieses Zoo-Spiel nicht, ich kenne die anderen beiden, von denen er erzählt hat, nicht. Aber eigentlich sind es auch so für Kinder eher Spiele. Also obwohl, naja, Quirk, ein Puzzlespiel, ein Quicks, naja, ich weiß es nicht. Alleyway fällt mir noch ein. Ja, stimmt, Alleyway. Kenne ich auch nicht. Na, das kennst du. Arkanoid? Wo du unten so. Arkanoid heißt, glaube ich, für die anderen Konsolen. Wo du unten so einen Balken hast und musst dann oben so viele Dinge abschießen und dann kommt der Ball immer wieder zurück und du musst es dann so aufhalten, damit er nicht durchflutscht. Genau. So ein bisschen wie Pong, nur dass oben halt so kleine Blöcke sind, die, wenn die Kugel, die du wieder hochschießt, die berührt, dann gehen die weg, die Blöcke. Und du musst die unten halt davon abhalten, dass sie an deinem Raumschiff vorbeigehen, beziehungsweise an deiner Plattform. Mhm. Und auf dem Cover saß Super Mario in dem Raumschiff drin, das die Dinger abgewehrt hat. Hm. Kennt ihr Bart Simpsons Escape from Camp Deadly? Ja, natürlich, klar. Gespielt? Ja. Hatte ich auch nie durchgespielt. Ich auch nicht, nie geschafft. Richtig krass schwer. Ja. War richtig schwer. Hat mir trotzdem Spaß gemacht, weil Simpsons, und es hatte, glaube ich, sogar ein paar Sprachsamples. Kann es sein? Irgendwie habe ich das so. Oh, das weiß ich nicht. Oh, man. Oh, stimmt, das kann sein. Oder sowas? Ja, irgendwie. Ja, irgendwie. Also so ganz schlecht, auch so ganz schallig halt, wie es halt damals war. Aber ja, habe ich im Laden gesehen, da gibt's ein Simpsons-Spiel. Es war halt übertrieben auf dem Simpsons-Hype gerade alles. Und dann habe ich mir das geholt, ja, und fand das ganz, ganz, ganz geil. Aber halt sehr schwer. Immer wieder krass, finde ich, wenn man kurz über Simpsons redet, wie lange die einfach schon da sind. Ja. Und wie man als Kind schon unbedingt alles haben wollte, was mit den Simpsons zu tun hat. Und heute immer noch Simpsons cool findet und Kult findet und ja, stark, krass, Respekt. Ich erinnere mich immer noch dran, wie damals, nachdem die erste Folge ausgestrahlt wurde, wir uns am nächsten Tag in der Schule darüber unterhalten haben. Das, im ZDF kam das ja damals. Und dann haben, oder ARD? Ich glaube ZDF. Und dann haben wir halt dann am nächsten Tag darüber gesprochen, wie toll das war. Und halt die erste Folge, die hier ausgestrahlt wurde, war dieses eine ganz normale Familie. Und nicht wie in Amerika, diese Weihnachtsfolge. Und da sagt ja Bart dieses irgendwie, lieber Gott, wir danken dir besessen für dieses tolle Fressen, so als Tischgebet. Und darüber haben wir uns weggepackt den ganzen Tag in der Schule. Und jeder hat das alle 5 Sekunden gesagt. Und ja, super. Ha. Herrlich. Erinnerung. Und ich weiß noch, bevor die Folge kam, war halt ein Moderator, der an einer Konsole, an einem Videospielautomaten von den Simpsons in dem Hintergrund zu stehen hatte. Und da war ich natürlich richtig heiß drauf, dass da mal ein vernünftiges Spiel kommt. Ja. Na, kennt denn einer von euch noch A Boy and His Blob? Ja, klären wir nochmal. Das war irgendwie so ein komischer, wie die Familie Baba Papa. So ein komisches Wesen, das sich, wenn du dem so eine kleine Tablette in den Mund geworfen hast, dann hat das die Form verändert. Dann war es entweder ein Schlüssel oder ein Trampolin und du musstest halt durch dieses Schloss laufen und die anderen Blobs, glaube ich, befreien. Und ja, das haben halt auch ganz viele meiner Freunde irgendwie gehabt und gespielt. Und ich habe es jetzt auch nachgeholt neulich. Und letztendlich, wenn du weißt, was du da machst, dann hast du das innerhalb von 10, 15 Minuten durchgespielt. Und die Spiele haben damals ja auch 50 Mark gekostet. Deshalb ist eigentlich ist es schon krass. Auch Super Mario Land mit seiner eine Stunde Durchspielzeit, das ist schon eigentlich für 50 Mark. Naja. Ja, es ist mir neulich aufgefallen, als ich mal zur Vorbereitung mal ein paar Dateien runtergeladen habe, bei Emulatoren oder sowas, dass Mario und Co. Ja, nur ein paar Kilobyte groß sind im Prinzip, ja. Wo man dann sagt, okay, ein PlayStation-Spiel ist jetzt schon so 300, 400 Megabyte groß, aber jetzt auch nicht viel. Aber dann so ein kleines Gameboy-Spiel, was dann wirklich in einer Millisekunde runtergeladen ist, das ist schon krass. Also dafür so viel aufzufahren. Balloon Kid, kennt das einer? Ja. Das habe ich geliebt. Das war auch richtig gut. Also auch so in meinen Top 3, würde ich sagen. Da war man dann auch irgendwann im Wal drin, ne? Man ist da reingeflogen, ja. Genau. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Habe ich neulich nochmal durchgespielt. Echt ein tolles Spiel. Also es irgendwie macht total Spaß. Du musstest halt, ne, also du warst ein kleines Mädchen, das an zwei Ballons hing und dann halt durch die Luft fliegen musste. Du musstest nochmal A drücken, damit er hochgeht. Dann konntest du noch einen Ballon loslassen auf der anderen Taste, weil du manchmal unter Sachen durchlaufen musstest und halt irgendwelche Viecher haben deine Ballons immer kaputt gemacht. Und deshalb musstest du dann immer einen neuen Ballon aufpumpen, damit du halt nicht abstürzt und musstest so durch die Level kommen. Und das fand ich super. Halt auch so ein bisschen Geschicklichkeit wieder. Ganz, ganz geiles Spiel. Ja, ich werf's in die Runde und wir werden danach wieder gesteinigt bestimmt, wie schon beim NES. Hat denn jemand Link's Awakening gespielt? Zelda. Nein, nee. Ich habe kein einziges Zelda-Spiel jemals gespielt. Ist eigentlich krass, ne? Dabei ist das so ein Riesending für so viele Leute. Aber ganz ehrlich, ich habe ja auch den Pokémon-Scheiß nicht mitgemacht. Ja. Scheiß? Oh Gott, Blasphemie. Ja, wahrscheinlich. Aber nee, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich bin mir sicher, dass es jeder von uns irgendwie mal gesehen oder versucht hat, wahrscheinlich sogar. Aber ich kam nicht ran. Aber warum? War das erste Zelda-Spiel irgendwie so eine dumme Ansicht von oben drauf oder warum fand ich's scheiße? Ich habe keine Ahnung, warum du schlecht fandest. Ja, aber du fandst doch auch scheiße, hast du auch nicht gespielt. Ich hab's aber einfach nie gespielt, so weil mich andere Sachen mehr interessiert haben. Das war das. Das war nicht, dass sie gesagt, das ist scheiße, aber hätte ich ja eh nie gesagt, dieses Wort. Aber ein Freund von mir, der hat das unendlich viel gespielt. Er hat immer, wenn ich zu ihm gekommen bin, steckte bei dem, ja, ich spiele gerade wieder Link's Awakening durch. Und ich weiß nicht, also die Leute sind ja sehr begeistert davon. Es soll ja auch ein ganz, ganz tolles Spiel sein. Aber irgendwie, und dann hatte ich mein Gameboy ja irgendwann nicht mehr. Das habe ich ja wenigstens noch als Ausrede. Und dann gab es halt andere Titel, die mir wichtiger waren. Ich kann mal ein bisschen spoilern. Ich habe Zelda gespielt auf dem Super Nintendo. Aber da sind wir noch nicht. Genau. Aber da habe ich es gespielt. Hat mich aber ein bisschen traumatisiert, muss ich sagen. Und deswegen, immer wenn ich jetzt Spiele sehe, die so von schräg oben die Optik sind, sage ich auch heutzutage noch, nee, mag ich nicht, das Spiel ist so Zelda-Optik. Also Zelda-Optik ist auch ein Wort, was in meinem Langenscheid drinne wäre. Zelda-Optik. Und negativ verhaftet. Negativ verhaftet, ja. Ja, siehst du, ich habe nämlich parallel jetzt hier auch nochmal Zelda gegoogelt. Und das war diese schräg oben Optik und das hat mir noch nie gefallen, gefällt mir bis heute nicht. Und deswegen, echt, ich mag die Grafik eigentlich. Ich finde es eigentlich ganz cool, wie es aussieht. Ja, ich kam irgendwie nicht ran, deswegen habe ich es nicht gesehen und gespielt. Und ja, keine Ahnung. Aber ist das denn so ein Rollenspiel-Ding? Es gibt ja auch so eine, oder wie nennt man die ganzen Spiele, wo du dir irgendwelche Zaubertränke zusammenbrauen musst aus 1000 verschiedenen Sachen? Ist das nicht, sind das nicht ja, Rollenspiele? Doch, ja. Ist das sowas von Zelda? Ja, das geht schon, oder? Nee, also ich glaube nicht, dass Zelda ein Rollenspiel ist. Action-Rollenspiel? Nee, ein Rollenspiel, ist ja immer etwas, schon, wo man oder? Selber das dann spielt, aber du spielst da ja jemand anderen. Also das ist ja, würde ich eher was anderes. Das ist eher ein Adventure, würde ich sagen. Aber wie heißen denn die Spiele, wo man beispielsweise Bloodborne ist jetzt so ein aktuelles Spiel für die PlayStation 4, wo du dir 1000 Kräuter und so ein Zeug zusammen machen kannst oder Skyrim oder so und dann kannst du dir diese Zauberfähigkeiten aneignen und du kannst die Tränke zusammenmischen und dann hast du die Kräfte und wie heißen denn, ich dachte naja, Skyrim würde ich jetzt sagen ist ein MMORPG. Okay, was ist ein MMORPG? A Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Role-Playing-Game. Also es ist ein Rollenspiel. Also es ist Skyrim ein Rollenspiel, siehst du? Ja. Da aber stellst du dir ja auch einen Avatar. Also du erstellst ja eine Figur, die du benennst und die du dann bist. Und bei Zelda ist es ja eher, dass du jemanden spielst. Also eher ein Action-Adventure? Ja. Okay. Gut, aber ich wollte darauf hinaus, dass ich hier, wo man sich 1000 Zaubertränke zusammenmischen kann und so, habe ich noch nie verstanden. Weil ich find's nicht so cool. Nee, ich habe irgendwann mal auf der 360, auf der Xbox versucht, Skyrim zu spielen. Hab mir das irgendwie ausgeliehen. Hab das 20 Minuten gespielt und in den ersten 20 Minuten musstest du so viel lesen, was, okay, diese Figur kann das, wenn er denn das mit dem kombiniert, dann kann er das auch noch und das war, also ich hatte das Gefühl, du liest einfach nur, was du mit welchen Kräutern und so und habe ich gedacht, nee, so eine Scheiße, ey, wirklich nicht, ganz schlimm. Ja. Na, vielleicht machen wir als Hausaufgabe, jeder spielt alle Zelda-Spiele durch und wenn wir sie dann durchgespielt haben, sprechen wir nochmal drüber alle. Dann könnten wir aber Pokémon auch direkt dranhängen. Ja. Na, Pokémon machen wir eh. Aber Sven, im Gegensatz zu dir, haben wir uns nicht einfach alles in den letzten Wochen und Monaten bei eBay gekauft. Wir können das nicht spielen. Du hast alles, nicht wir. Ach so, ich habe die letzten Kopien, die verfügbaren. Ich habe doch kein Geld. Ach, komm, hör doch auf. Wir verdienen doch alle. Ach nee, du ja nicht bei dem Podcast. Das haben ja Andi und ich hier, was da rausfließt. Bitte nicht stören, James. Mein Butler. Ja. Hattet ihr denn Revenge of the Gator gespielt, dieses Pinball-Spiel? War auf dem Cover da so eine Schlange? Ein Krokodil. Ja, dann ja. Wo der Flipper so mehrere Ebenen war und ein Reptil. Reptil war doch okay. Hättest du jetzt gesagt, ja, da war eine Schlange drauf, hätte er gesagt, nein. Aber weil du gesagt hast, naja, ein Krokodil, hat er gesagt, ja. Ah. Aber hatte ich selber nie mal reingesteckt von einem anderen. Mal reingesteckt von einem anderen, okay. Lassen wir so unkommentiert. Ja, für mich hat das halt viel Bedeutung, weil das halt das erste Spiel war, das ich jemals auf dem Gameboy gespielt habe. Ja, sonst dieses F1 Race, kennt ihr das noch? Das erste, was man zu viert spielen konnte. Genau, ne? Da war dieser Vier-Spieler-Adapter. Hat doch nie jemand, gab es doch gar nicht hier Leute, die, wurde das überhaupt viermal verkauft? Ich glaube, das hat sich ganz gut sogar verkauft. Ah, dann hätten sich ja alle vier dann treffen müssen, die es gekauft haben. Und ja, aber ich habe es auch nie gespielt. Ich glaube, einmal ganz kurz hatte es einer im Schwimmbad irgendwie und da habe ich auch dann dachte ich, nee, spiele ich lieber Super Mario Land. Nee, esse ich lieber Pommes. Chris, du redest die ganze Zeit von Essen, jetzt habe ich wieder Hunger, ne? Du hast doch immer Hunger. Ja. Und ich habe immer Bock auf Pommes. Pommes gehen immer, finde ich. Gehen wir nachher Pommes essen, Chris? Lass mal Pommes essen gehen. Ja. Popcorn. Popcorn. Nintendo World Cup, das Fußballspiel? Nee. Nee, keiner gespielt? Minus? Ja, das also war so mit diesem Superschuss das gleiche, was auch beim NES bei diesem Family Pack dabei war. Fand ich immer ganz okay, war also für mich, glaube ich, so von den Spielen, die ich gespielt habe, das beste Fußballspiel auf dem Gameboy. Habe ich aber auch nie selber gehabt, sondern immer bei Freunden gespielt. Dann hatte ich noch Blades of Steel, ein Eishockeyspiel, was mir großen Spaß gemacht hat. Und kennt ihr noch dieses Tennis? Einfach Tennis? Ja. Hieß es? Da habe ich gegen jemanden gespielt und mit dem habe ich viel in meiner Kindheit Videospiele gespielt. Allerdings war er, muss ich eingestehen, immer einen Tick schlechter als ich, ja. Weil der Computer parteiisch war? Genau, das war eine seiner Hauptausreden, dass der Computer parteiisch ist und für mich ist. Und ich hatte auch Tennis und er fand Tennis scheiße aus der Begründung. Also guck mal, wir spielen gegeneinander, ja. Und sagen wir mal, er schlägt dann von links auf, ich gehe vorne ans Netz und schlage dann nach rechts. Er sagt, das Spiel ist scheiße, ich kann den Ball ja gar nicht kriegen. Mein Ding ist viel zu langsam. Ich kann gar nicht darüber laufen und es zu kriegen. Wo ich sage, ja, das ist ja der Sinn der Sache, dass ich da hingespielt habe, dass du ihn nicht mehr kriegen kannst. So. Aber das hat er nicht eingesehen. Er meinte, der Computer ist parteiisch und sein Ding ist kaputt, weil es kriegt gar nicht die Bälle, wo ich sie hinschlage. Das war seine Ausrede. Das Spiel ist kaputt. Ich verliere immer. Es muss kaputt sein. Sehr geil. Na, ich weiß noch, du konntest ja auch diesen Trick machen mit dem Aufschlag. Kennst du den noch? Nee. Wenn du den Ball hochwirfst und nicht schlägst und der Ball dir auf den Kopf fällt, kriegst du die Punkte. Oh. Ja, ein kleiner Bug im Spiel. Oh, da gab's mal so ein FIFA-Spiel, ich glaube FIFA 98 oder sowas, dass wenn du jedes Mal bis zu einem bestimmten Punkt an der Seitenlinie gelaufen bist und reingeflankt hast, war es immer ein Kopfballtor. Immer. Ja, das war, glaube ich, von FIFA 95 bis FIFA 2008. So. Ja, ich glaube so. Also, es war so krass. Ich habe das auch mal, das war schon die Zeit, wo man online gespielt hat. Da habe ich mal online FIFA gespielt. Und dann gibt's ja so eine Leute, die machen das Ding 20 Mal nacheinander. Und du denkst ja, ihr seid böse. Oh, krass, echt. Gargoyles Quest hätte ich noch im Angebot. Es muss doch für Andi was gewesen sein. Er war doch großer Gargoyles-Fan. Ja, Gargoyles Quest habe ich auch gespielt. Kenne ich auch und war ein cooles Spiel. Und da konnte man auch abspeichern mit einem, glaube ich, mit einem Code. Du hast dann immer am Ende des Levels einen Code gehabt und konntest dann den Code eingeben. Code oder Code? Diese elenden Passwörter, ey. Die irgendwie, wie viel? 30 Zeichen lang waren. Ja. Und das ist so nervig. Den Code, ja, Chris, hast du schon richtig verstanden. Dass du, ich war mir wieder klar, dass du da dran denkst, ne? Also Code, nicht Code, sondern Code. Code, ja. Aber nicht der Name Code, sondern Code. Ja, hier kommt Code. Ach, der. Nee, ja. Nicht der. Der braune Code. Ja, und war ein gutes Spiel, Andi? War richtig. Wir haben den Tiefpunkt unserer Podcast-Karriere erreicht. Heute reden wir über Code. Der Fäkalien-Podcast. Es gibt ja genug Podcasts, die ganze Zeit scheiße reden. Dann können wir auch darüber reden. Ja. Ansonsten WWF-Spiele? Jemand irgendwas gespielt? Keine. Nicht auf dem Gameboy, nee. Haben mir auch nie Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, obwohl ich WWF-Fan damals war, ich fand die immer irgendwie die Steuerung so hakelig und es gab ganz coole, so King of the Ring und wo du auch dich dann so dein eigenes Spiel erstellen konntest und kämpfen konntest, aber im Großen und Ganzen waren die alle wirklich sehr bescheiden. Spider-Man fällt mir sonst noch ein. Glaube ich, habe ich gespielt, ja. Ah, sagt mir auch was. Da musste man auch schon so schwingen, ne? Immer so. Ja, ja. Ja. Aber es war auch, also es war recht schwer, aber wenn du es durchgespielt hattest, war es ganz schnell vorbei. Also es geht irgendwie relativ kurz, wenn du gut drin warst. Also hast du es immer sehr lang gespielt? Ich habe es gar nicht gespielt. Ach so. Ja, dann lassen wir doch diese wunderschöne Handheld-Konsole hinter uns und gehen zum Game Gear. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne loswerden möchtet über den Game Boy? Nö. Mm-mm. Gut. Ja, Game Gear. Ja, was fällt euch denn zum guten alten Game Gear ein? Ja, nichts, wa? Also, bis dann. Tschüss. Bis dann, super, sehr gut. Ey, ja, du, ich auch nicht. Wenn ich mir jetzt mal so ein paar Fotos angeguckt habe im Internet bei Google, dann bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich es nicht hatte. Aber ich weiß, ich bleibe dabei, ich hatte ihn nicht. Zum Game Gear fällt mir aber ein, er war in Farbe. Ja, Mann, nicht schlecht, Chris. Ja, 32 Farben gleichzeitig. Oh. Damit habe ich jetzt den größten Beitrag, den ich zum Game Gear machen kann, abgegeben. Viel Spaß euch beiden. Naja, im Endeffekt waren es ja einfach viele Master System Spiele, die 1:1 umgesetzt wurden, beziehungsweise Game Gear Spiele, die 1:1 fürs Master System umgesetzt wurden. Wobei die Game Gear Spiele immer noch ein bisschen schicker aussahen. Aber also auch über 300 Spiele sind ja erschienen. Andi, hattest du diesen TV-Tuner? Den fand ich ja immer ganz geil. Aber nee, hatte ich nicht, aber wollte ich eigentlich immer haben, ja, aber hatte nicht. Ja. War zu teuer, 200 Mark gekostet. Ist krass, ne? Also die Konsole 300, ich habe die Konsole zu Weihnachten gekriegt und das Ding hatte dann nochmal 200 gekostet, hatte ich nicht. Und welches Spiel war bei dir dabei? Ich glaube, ich hatte am Anfang nur Columns. Columns? Ah, bei mir war Sonic dabei. Ach so, nee, ich hatte auch Sonic, ja. Stimmt. Sonic. Aber dadurch, dass ich ja Master System hatte, also wenn ich jetzt noch ganz ehrlich sagen muss, glaube ich, war der Game Gear ein Fehlkauf, ja, weil ich hatte ein Master System und die Spiele waren schon alle sehr ähnlich wie auf dem Master System und würde ich sagen, so, wenn man Master System hat, braucht man nicht unbedingt ein Game Gear. Ja, na, es gibt noch ein paar mehr neuere Spiele, also der wurde halt länger noch unterstützt, der Game Gear, als das Master System. Aber im Großen und Ganzen, ja, es ist ja 1:1 alles. Ja, was fällt mir denn? Sonic Drift Racing habe ich halt ganz gerne gespielt. Das war so meine Hoffnung auf Mario Kart. Aber halt, also die Strecken waren nicht so dolle und die Steuerung war auch wesentlich schlechter als bei Mario Kart. Da kam Sonic Drift Racing überhaupt nicht ran. Also das war. Oh, Sven, ich hatte ein Spiel. Ich bin schlecht vorbereitet, tut mir leid, aber du weißt schon, wie es heißt. Und zwar, du hast einen Männchen gesehen von hinten, der lief so und von vorne kam die ganze Zeit Monster und du konntest aber auch so fliegen, hochgehen und immer auf die schießen und sowas. Ja, Space Harrier meinst du. Space Harrier, ja genau. Das hatte ich. Ich hatte Baku Baku. Kennt das jemand? Nee. Großer Baku Baku Fan. Baku Baku Kuchen? Das ist auch so ein Tetris-Klon, ein bisschen Nur das halt, ja, ist zu schwer zu erklären. Ja, also Tetris-Klon, interessant für alle, die es nicht kennen. Sonst, was habe ich noch? Ja, Bugs Bunny mochte ich sehr da drauf. Fand ich ein super Spiel, fand ich ganz toll. Am Ende wurden die Game Gear-Spiele ja alle so verramscht und da habe ich mir nochmal richtig viele geholt. Virtua Fighter gab es dann dafür und halt Bugs Bunny und WWF-Spiele auch, die ich gerne gespielt habe dann. Tasmania habe ich noch auf dem Game Gear gespielt. Ja, ich auch. Das habe ich auf Mega Drive gespielt, beide Spiele. War aber komplett anders auf dem Mega Drive. Und zwar auf dem Game Gear war das so, dass jedes Level maximal eine Minute ging. Also du hattest immer einen Timer, der runtergelaufen ist. Wenn du halt das nicht geschafft hast in der Zeit, war Game Over das Spiel. Und es gab 9 Level. Also das heißt, das Spiel im Endeffekt 69,95 hat das Spiel damals immer gekostet, die nicht von Sega waren. Und dann hatte man es nach 9 Minuten quasi durchgespielt. Krass, dafür frech, dafür war die Steuerung aber richtig scheiße und deshalb hast du es nicht so schnell geschafft. Na, so kann man auch Content liefern, ne? Ja, genau. So ist es, ja. Machen wir es einfach schwer und schlecht zu steuern, dann brauchen sie länger und merken nicht, dass es krasse Abzocke ist. Dann habe ich halt, wie ja schon erzählt, Lucky Dime Caper immer drauf gespielt. Auch die Castle of Illusion Reihe und Legend of Illusion dann später noch halt auch. Und Micro Machines habe ich darauf richtig, richtig krass gerne gespielt. Ah, Micro Machines habe ich, glaube ich, auf dem Dings gespielt. The PlayStation. Ja, da haben wir das manchmal zusammengespielt. Aber das Coole beim Game Gear war halt, dass du das auch zu zweit auf einem Game Gear spielen konntest. Da hat dann einer den A- und B-Knopf gehabt, um nach links und rechts zu steuern, und der andere hat halt das Steuerkreuz, um nach links und rechts zu steuern. Und dann musstest du halt diese Wettfahrt machen gegeneinander. Aber das war also super, hat krassen Spaß gemacht, das haben wir sehr oft gespielt. Auch Pete Sampras Tennis, da ging es auch, dass du zu zweit spielen konntest. Ja, hat auch großen Spaß gemacht. Sonic habe ich noch gespielt auf dem Game Gear. Ja, ja. Da hatte er, wenn du den eingeschaltet hast, hat er bei Sonic immer am Anfang gesagt so, Sega. Sega. Das war mal schön, ne? Ja. Man hat sich früher sowieso, als ich mich mit Mega Drive nochmal auseinandergesetzt habe, immer gefreut, wenn beim Intro, also wenn da das Sega stand, irgendwas ringsherum passiert ist. Also ja. Bei Aladdin ist der Affe, glaube ich, Apu von links nach rechts gelaufen oder so. Und bei den War das nicht bei Aladdin so, dass der Genie da erschienen ist und mit so einem Sportcap nach oben geschossen hat und dann ist der Papagei abgeschossen nach unten gefallen? Vollkommen richtig. Oder bei den Ottifanten waren dann auch, saß Bruno daneben und man hat sich immer gefreut, wenn, über so eine kleine Sache hast du dich gefreut, wenn im Intro irgendwas passiert ist. So wie man sich gefreut hat beim Simpsons-Film, als dieses 20th Century Fox reinkam und Ralph drauf stand und da gemacht hat. So, ja, total. Ne? Kleine Highlights, die richtig gut sind. Ja. Habt ihr denn, also beziehungsweise du, Andi, hast du denn oft mit dem Game Gear unterwegs gespielt? Nee, gar nicht. Also unterwegs gar nicht. Ich hatte auch nicht das Akku-Pack, so wie für ein Gameboy, sondern hatte nur das, was man an die Steckdose anschließen konnte, weil das Akku-Pack hätte ja auch beim Game Gear nicht gereicht. Also, und ich meine, auch die 6 Batterien, die du da reingemacht hast, das war ja abnormal, wie schnell die Batterie alle gegangen ist. Also maximal 5 Stunden. Ja. Dafür war die Grafik aber auch wirklich gut. Also der war auch richtig hell und du hast alles super gesehen. Also das war schon cool. Du konntest dann abends heimlich im Zimmer spielen, wenn du schlafen solltest. Was beim Gameboy ja schwerer möglich war. Dann bräuchtest du die Lampe dafür. Ja. Und ja. Nee, also unterwegs gar nicht gespielt. Also war auch immer ein bisschen zu klobig, um es so mitzunehmen. So den Gameboy konntest du halt echt in deine tolle Bauchtasche reinmachen. Und er war schon ein kleiner Flugzeugträger irgendwie, der Game Gear. Also, aber ja, ich fand, er sah geil aus. Er war halt nur zu groß. Für mich ist das auch bis heute so, dass ich finde, hey, wenn ich spiele, ja, dann will ich mich darauf irgendwie einlassen. Dann will ich am liebsten, dass irgendwie das Wohnzimmer ein bisschen dunkel ist und dann will ich auch an einem Ort sitzen und spielen. Und ich war nie der Nebenbei-Zocker, so der in der Bahn sitzt oder in einem Bus sitzen kann und dann mal 5 Minuten spielt, dann macht er wieder aus und so. Es hat mich irgendwie nie interessiert. Wenn ich spiele, will ich richtig spielen. So, wenn ich ins Kino gehe, gehe ich auch ins Kino. Und guck nicht 5 Minuten Film und dann gucke ich wieder nicht. Obwohl sich das durch Netflix jetzt auch tatsächlich so ein bisschen geändert hat. Also in letzter Zeit habe ich mir angewöhnt, wenn ich ins Bett gehe oder so, gucke ich noch 10 Minuten, bis ich müde werde, Family Guy, und dann mache ich es aus und dann gucke ich nächsten Tag da weiter. Und also so diese ganzen Spiel- und Sehgewohnheiten verändern sich schon krass, finde ich. Da muss ich, weil du das gerade mit dem ins Bett gehen zum Fernsehen, da muss ich an Frauentausch von gestern Abend denken. Ist ja immer dieses Asi-Familie trifft auf, welche die denken, sie sind ganz toll, perfekte Vorzeigefamilie. Und diese Vorzeigefamilie, die hatten halt auch eine anderthalbjährige Tochter und die haben dann immer zum Einschlafen dem Kind dann, die haben Gute Nacht gesagt, sind zum Fernseher gegangen, haben den eingestellt, also angemacht, und dann mit einem 30-Minuten-Timer, dass er nach 30 Minuten automatisch ausgeht. Also da kann man so viel über Kindererziehung auch lernen bei Familientausch. Das zum Beispiel, ich seitdem weiß ich, dass ich meinen Kindern später Kinderschokolade gebe, weil da Kindermilch drin ist. Das Kindermilch drin, das ist gesund. Das ist gesund, Kindermilch drin. Und Bio ist Abfall. Also das ist toll zu wissen, dass man lernt da viel. Hä, was heißt denn das? Was ich gestern auch sehr toll fand, diese Mutter, die ihrem Kind immer den Fernseher angemacht hat, war dann in der anderen Familie und da gab's zum Frühstück Toastbrot. Und da hat sich, wisst ihr denn gar nicht, die Schäden, da ist ja nichts Gesundes drin, holt doch gutes Vollkornbrot. Und dann kam Schnitt zu der anderen, also zu ihrer Familie zurück und der Vater machte der Tochter gerade ein Kakaofläschchen. Das trinkt sie immer morgen. Man denkt, weiß nicht, also so perfekt bist du jetzt auch nicht unbedingt. Das fand ich sehr lustig. Ja, sonst noch irgendwas zum Game Gear, was euch einfällt, was ihr loswerden möchtet? Oh, es tut mir leid, dass ich da echt nichts zu sagen konnte. Also das ist halt, ich habe halt den Mega Drive gehabt, Master System, was ich auch zwei grandiose Namen finde, Master System, Mega Drive, also ne, cooler als PlayStation, finde ich. Aber ich kann da echt leider nichts zu sagen. Aber wenn das vor allem auch viele Mega Drive Spiele sind, dann kommen wir ja in der dritten Folge auf einige Spiele, sodass die Leute da sich nochmal dran erinnern können. Aber es tut mir leid. Kann da nichts zu sagen, ich hatte es einfach nicht. Och Mensch. Ich kann nicht richtig reden. Nee, na dann würde ich sagen, könnte das gerade die kürzeste Folge gewesen sein, die wir je aufgenommen haben? Ja, wir haben es geschafft. Ja, nein, das freut uns ja sehr. Gibt's noch irgendwas, über was wir reden wollen, damit es so länger wird? Wir könnten darüber reden, wie gut es ist, lange Podcasts zu machen. Nee, aber mir fällt noch ein, Andi, was macht der Ausschlag? Ist besser? Nee, schlimmer geworden. Echt, Nest immer noch so? Ja, übertrieben. Ach, auch eitrig jetzt. Komplett. Krass. Ja, Mensch, dann, wenn du mal wieder jemanden brauchst, der da Salbe raufschmiert, sagst du Bescheid, ne? Ja, okay. Das ist lieb von dir. Alles klar, gut. Ich hätte noch eine obligatorische Frage zum Thema. Welchen Handheld würdet ihr empfehlen? Man darf sich nur einen Handheld kaufen. Welcher sollte es sein? Gameboy. Ja, gut. Lynx. Lynx. Ja. Gameboy. Da sind wir uns das erste Mal einig. Ja, also da kannst du ja auch gar nichts gegen sagen. Der Game Gear ist auch eine tolle Konsole, die auch Spaß macht. Aber der Gameboy, der hat ja auch so eine lange Laufzeit, der Gameboy. Ne? Den gab's ja ewig, noch irgendwie bis 2000. Und also jetzt gibt's ja immer noch Gameboys, oder? DS und sowas. Das ist ja kein Gameboy. Heißen die nicht mehr Gameboy? Nee, die heißen ja DS. Ja, was heißt denn DS? Na, eigentlich Abkürzung Double Screen damals. Ich bin der Meinung, das ist die Abkürzung für Gameboy. DS, Gameboy, ja. Macht Sinn. Ja, okay. Das so, Gameboy. Lass uns mal schnell verabschieden. Ja, in diesem Sinne. Dann heute ja, ist also, nicht alle Tage. Ach so, Entschuldigung. Moment mal. Wir kommen wieder, keine Frage. Eine kleine Frage. Hör, was hier los? Moment, das Gerät, alles außer Kontrolle. Wir wollen natürlich noch mal darauf hinweisen, dass ihr natürlich, wir sind bei Facebook, Kommentare wir haben können. Eine Internetseite. Facebook, wie heißt denn unsere Facebook-Seite? Wie sind wir da erreichbar, Chris? www.facebook.com/kohnchris ist die erste. Entschuldigung. Boah, jetzt kriegt er seinen ersten Klick auf seiner Page. Ich freue mich. Bam. Wie heißen wir denn bei Facebook? Endstation Podcast, nehme ich an. Richtig. Dann sind wir auch erreichbar bei Twitter. Unter? Endstation P. Genau, oder unter Chris, wie ist deine? @ Christopher Kohn. Sehr gut. Oder @ Sven Gruno oder jetzt kommt's, Andreas? @ Selena Gomez. Was, worum geht's? Ja, ist dein nicht Twitter-Account. Twitter-Account, Endstation P. Er hört einfach nicht mit, der schaltet reicht, immer so ab. Reicht vollkommen, ja. Naja, ja, Young Boys Sparta, oder Andi? Die Boys, ja, die Young Boys. Young Boys. Ja, und dann sind wir natürlich auch bei YouTube unter Endstation Podcast TV und nicht zu vergessen unsere legendäre, wunderschöne, oft kopierte, selten erreichte Seite namens www.endstationpodcast.de, wo ihr uns unter die Folgen schreiben könnt, wie ihr sie fandet, wo ihr unter uns Leute schreiben könnt, irgendwas, was ihr machen wollt, keine Ahnung, zum Beispiel, schreibt doch Andreas, wie wunderschön seine Lache ist auf seine Seite. Es erinnert mich ein bisschen an Day of the Tentacle. Da musste man einen Lachwettbewerb mit der Mumie gewinnen und musste den Lachsack in die reinstecken. Und dann meinten sie auch, das ist das schönste Lachen, das man gehört hat. Und es war dann, großartiges Spiel. Ja, in dem Zusammenhang möchte ich sagen, hey Leute, schlagt ruhig mal Themen vor. Ich kriege ganz oft Nachrichten, wo drin steht, Mensch, ihr habt das und das nicht angesprochen. Man darf sich nur beschweren, wenn man vorher das angesprochen hat. Man kann uns gerne sagen, hey, und wenn, weißt, wisst ihr, wenn es kein ganzes Thema ist oder so, aber erzählt doch mal über das oder war das in eurer Kindheit auch so wichtig, dann kriegen wir das schon irgendwie mit reingebaut. Weil es kann natürlich immer mal sein, dass man ein Spiel vergisst, dass man eine Serie vergisst, dass man vergisst, wie die anderen beiden heißen hier, die, mit denen ich da aufnehme, Katrin und Thomas, glaube ich. Also Kevin, schlagt uns was vor. Wir sind wirklich für alles offen. AKA, wir haben keine Themen mehr, deswegen wenn wir uns an euch. Machen wir uns nicht vor, genau. Wir sind vollkommen leer. Pulver ist verschossen. Ja. Achso, zum Game Gear, ich muss einfach noch kurz Castle of Illusion. Du kannst doch jetzt großartig. Nicht nochmal zum Game Gear zurückkommen. Ich muss Castle of Illusion noch erwähnen. Ich glaube, ich hätte mich geärgert. Wir haben schon drüber gesprochen im vorigen Podcast. Nicht, dass wieder welche, ja, aber ihr habt gar nicht darüber gesprochen. Und Lucky Dimecaper ist auch nicht für, nein, Quackshot ist nicht fürs Master System. Das wissen wir. Ja. In diesem Sinne. Aber die Stimme, die du danach machst, ja, wenn du sozusagen Leute, Das ist deine, wenn du mit mir telefonierst, Andreas. Achso. Ich dachte, das soll eine repräsentative Stimme für Leute sein, die Kritik zu unserem Podcast abgeben. Ja, dachte ich auch. Ja. Aber macht ja eigentlich keiner. Sven ist ein alter Hater. Kannst du sagen, was du Kaltes willst? Kaltes Herz. Habt ihr schon mal schlechte Kritik? Also, ich kann mich nicht erinnern. Minus. Na, in diesem Sinne würde ich sagen, geht schnell auf unsere Seite und schreibt was drunter. Und es verabschieden sich Andreas Wolter. Tschüss, bis bald. Christopher Kohn. Hallo und herzlich willkommen bei Endstation Podcast, wo Andi, Chris und Sven in Erinnerung schwelgen, aber auch die Gegenwart knallhart und vollkommen subjektiv analysieren. Und Sven Gruno. Und denkt dran, heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Endstation Podcast. Bitte alle aussteigen.